Jeder Wanderer, willkommen zur 31. Episode des Greifenklaue-Podcasts. Der einzige Podcast, auf den noch Gorion stolz wäre. Heute mit Florian Schulz, a.k.a. Glorian Underhill. Und Greifenklaue, a.k.a. Ingo. Und heute beschäftigen wir uns mit dem September-Thema des Rollenspielkarnevals oder des Karnevals der Rollenspielblocks, nämlich Wasser. Um genau zu sein, gehen wir in Richtung Wasser und Dschungel. Also grob die Themen Überfahrt, Südsee, Dschungel entdecken. Richtig. Jawohl, erstmal müssen wir noch, dass dein... Meine Herleitung des Dschungels. Die Herleitung des Dschungels hören. Ja, als ich das Thema Wasser gehört habe, ist mir spontan Forrest Gump eingefallen mit, hier regnet es andauernd in Vietnam. Wir haben Regen von oben, Regen von der Seite und auch Regen von unten. Und Regen von unten plus Dschungel plus Hitze plus Po-Wasser ist für mich das Wasserthema schlechthin. Ja, ich bin gespannt, was bei dem Thema Po-Wasser genau rauskommt. Aber so, wollen wir erstmal auch eine Form von Wasser. Danke. Und du bist viel billiger in der Unterhaltung als Christoph. Weil du trinkst nur alkoholfreies Bier. Gut. Ich muss ja später noch Spiel leiten. Richtig, denn heute geht es noch zu Warhammer Orhammer. Gut. Ja, fangen wir doch erstmal mit der Thematik Überfahrt an oder Entdeckungsfahrt. Oder auch nicht. Naja, also, Kernthema einer Überfahrt ist ja, ich will mit meiner Gruppe oder meine Gruppe selbst will irgendwo anders hin. Ja. So, und Überfahrt, das heißt, ich überwinde einen Ozean oder eine Seestrecke, ist ja im Prinzip der komplette Handlungscut mit der alten Umgebung, wo sie jetzt gespielt haben oder wo sie irgendwas gemacht haben. Ja, naja, und vor allen Dingen, du hast über einen eventuell längeren Ingame-Zeitraum eine relativ begrenzte Umgebung. Richtig. Da muss erstmal Handlung generiert werden. Richtig. Also sprich, man kann das auch natürlich Outgame in 5 Minuten abhandeln. Aber das würde natürlich einer solchen Überfahrtskampagne, also jetzt um die Überfahrt in der Kampagne geht, nicht ganz gerecht werden, sagen wir es mal so. Richtig. Also die Überfahrt ausspielen hätte ich im Prinzip zwei Abenteuer, die mir einfallen würden. Ja. Das eine wäre halt das Abenteuer, was ich nachher nochmal vorstellen will, in der Konvertierung. Das ist der Schrecken der Schädelbucht. Mhm. Abenteuer 204, also jetzt gerade frisch rausgekommen. Das andere wäre, also das hat eine kurze Überfahrt am Anfang, ja. Ist aber recht übersichtlich, aber schön. Das andere wäre, dass DSA... ich nenne es mal Inspirationsband an fremden Gestaden, was halt die Überfahrt von Aventurien nach Uturia darstellen soll. Ja. Und da gibt es auch Möglichkeiten, 3 verschiedene Fraktionen, die einen anwerben, dann was kann auf der Überfahrt passieren, dann vorher schon, wie kann ich mir die Expedition zusammenstellen, wie kann ich mir verschiedene Spezialisten zusammenstellen. Die haben auch ein bisschen Hintergrund und können auch unterwegs für Probleme sorgen oder die entschärfen. Und ich habe auch so eine Art, so ein bisschen wie so ein Enterprise-Episodenmäßig, habe ich so kleinere Inseln beschrieben, die man unterwegs anlaufen kann. Und am Anfang sieht alles ganz friedlich aus, bis die Eingeborenen anfangen, den Leute aufzufressen. Oder auf einmal verwandeln sich die Leute oder es gibt irgendwie eine Mini-Ruine. Und da könnte ich das halt so machen, in der Überfahrt verschiedene kleine Inseln anfahren. Wo du es gerade erwähnst, finde ich den Vergleich, den man anstellen kann zu Star Trek oder Star Wars oder sonstigen Raumschiffserien, wenn Folgen innerhalb des Raumschiffs spielen, das sind natürlich auch eventuell gute Basisplots, die auf einem Schiff spielen können. Richtig. Solange es jetzt, also meistens geht es ja um einen Science-Fiction-MacGuffin, aber der lässt sich ja auch als Fantasy-MacGuffin kommen. Richtig, und da eigentlich fast mehr Enterprise als Star Wars. Ja, also würden mir auch mehr, deutlich mehr Enterprise-Beispiele einfallen. Richtig. Oder halt Battlestar Galactica, da hast du auch viele, manche sind natürlich sehr spezielle Folgen wegen Politik zwischen den Schiffen oder das Minenschiff, das lässt sich so ohne weiteres nicht übertragen, aber das eine oder andere. Also vor allem die alten Enterprise-Sachen, also Original Series oder Next Generation auf jeden Fall. Ja, also gibt es einiges an Folgen, was da... Sie landen auf einem Planeten-Insel oder sie bringen irgendeine komische Unsichtbarkeitsseuche von einem Planeten mit. Ja genau, ich meine jetzt eigentlich speziell Folgen, die nur auf dem Schiff spielen, da gibt es ja auch ein paar. Richtig. Die dann gar nicht einen neuen Planeten entdecken, das geht ja immer, aber... quasi Themen quasi auf der Überfahrt, wenn du mitten auf dem Ozean bist. Richtig. Und wie gesagt, da ist halt an fremden Staaten der DSA-Band. Der Band an sich hat auch irgendwie so eine Art also einen roten Faden, der sich durchziehen soll. Das ist aber alles, es ist so kein richtig schönes, rundes Abenteuer. Aber so wie der Band aufgebaut ist, hat man halt wunderbar so eine Art Werkzeugkasten von verschiedenen Inseln oder von verschiedenen Sachen, die unterwegs passieren können. Ja. Plus der obligatorische Mord, plus Detektiv an Bord eines Schiffes und. Ja, die Klassiker. Ja, genau, wo du sagst, Inseln entdecken, was es noch gibt von DSA oder wer ein gut sortiertes Fansign Bibliothek hat. Vom letzten Helden gab es mal, und zwar in der Umbruchphase, wo sie von A5 auf A4 gewechselt sind, das muss wohl die Bände 21 bis 23 gewesen sein. Da haben sie mal, ich glaube, weil Gülden dann sollte da erscheinen und dann doch wieder nicht, dann hatten sie mal sich quasi was selber ausgedacht. Da ging es halt auch um Entdeckung und da sie ja schlecht selber das Güldenland schreiben konnten, haben sie quasi eine Insel auf halbem Weg dahin, eine Entdeckungskampagne gemacht. Das war, fand ich auch ganz gelungen. Es ist halt auch so eine Südmeerinsel. Okay. Und gibt es halt auch so ein paar Story-Elemente, die währenddessen spielen, ein paar, die auf der Insel spielen. Also das kann man auch ganz gut für eine kleine Entdeckungskampagne verwenden oder halt, wie du sagst, als Werkzeugkiste benutzen. Richtig. So, das heißt, das wäre Überfahrt. Fällt jetzt Überfahrt noch was ein? Ja, also klar, fremde Schiffe. Also andere Handelsfahrer, gut, das ist halt die Frage, wenn es eine Entdeckungskampagne ist, also weiß ich nicht, wenn man jetzt sozusagen im Mittelalter um die Welt gesegelt ist, wird einem kaum ein anderes europäisches Schiff begegnet sein, aber es kann ja, naja, als Vergleich zum Beispiel, die Chinesen hat ja auch eine riesige Seeflotte. Richtig, also was halt zum Beispiel, was DSA bei Uturia schön gemacht hat, oder meiner Ansicht nach schön gemacht hat, ist, die verschiedenen Nationen sind ja quasi parallel unterwegs nach Uturia. Ja. Irgendwie Al-Anfa hat da eine größere Kolonie gegründet, das ist dieses Porto Velvenia, das ist in der Uturia Grüne Hölle Kampagne 1, 2, 3 geht es halt hauptsächlich um die Kolonie. Mhm. In der Schrecken der Schädelbucht geht es um die Kolonie der Horasia. Dann ist noch unterwegs hier Störebrand, der Kaufmann, ja, der auch quasi der Pseudo-Hauptauftraggeber in an fremden Gestaden ist. Man kann, in fremden Gestaden steht aber auch, was wäre dann, wenn man bei den Horasiern angeheuert hätte oder was wäre, wenn man bei den Al-Anfern angeheuert hätte. Ja. Also am weitesten ausgeschmückt ist halt die Störebrandgeschichte, aber die einzelnen Flotten sind natürlich voll mit Spionen der anderen beiden Parteien, die auch unterschiedliche Ziele haben und die sich alle auch nicht so grün sind. Ja. Und da ist es halt so ein paralleles Wettrennen, was so andauernd. Genau, also da lässt sich sicherlich was organisieren am Gegner, weil ich dachte jetzt hauptsächlich an sowas, dass man halt auf ein Schiff der zu entdeckenden Nation stößt, sozusagen, also, oder sowas. Oder auch auf ein Geisterschiff sein, ein Geisterpiratenschiff, etc. Geisterpiratenschiff geht immer. Geisterpiratenschiff geht immer, finde ich auch. Ja, ansonsten mit Seemonstern würde ich es nicht unbedingt übertreiben. Aber die kann man natürlich öfter auftauchen lassen, ohne dass jetzt direkt zu einer Begegnung kommt. Das kommt aber natürlich aufs System an, ob sich sowas gut darstellen und spielen lässt. So ein Seedrache, der das Schiff angreift, also sprich zum Beispiel, ob das Systemwerte für ein Schiff und für einen Seedrachen quasi in derselben Dimensionierung vorsieht. Richtig. Und man sollte sich auch vorüberlegen, was ist, wenn der Seedrache das Ganze gewinnt? Richtig. Ist dann meine Kampagne zu Ende oder ist wie viele 100 Kilometer könnt ihr denn schwimmen? Ja, genau. Das würde ich mir zumindest vorher mal überlegen. Ich meine, es gibt von Moby Dick gibt es noch, glaube ich, einen Nachfolgeroman. Und zwar Moby Dick am Ende, Spoiler, vernichtet am Ende die das Walfängerschiff. Die Titanic, ne? Wie heißt die? Die Pequod? Ja. Und in dem Nachfolgeroman hast du dann ein paar Überlebende von der Ursprungsbesatzung, die dann auf so einem kleinen Ruderboot festhängen. Und ich glaube, nach und nach anfangen, sich gegenseitig aufzuschmampfen. Das ist natürlich Kannibalismus unter Seefahrern, ist natürlich auch so ein klassisches Thema, was auch dazu gehört, finde ich. Genau, wenn wir gerade beim Schiffe versenken sind und quasi Robinson Crusoe, ja, ist natürlich auch mal ein super Thema zum Spielen. Zum Beispiel, genau, hatten wir auch in der Medienshow, für die Medienshow vorgesehen, Pathfinder Schlangenschädel. Richtig. Das ist eigentlich eine Dschungelkampagne im weiteren Verlauf, aber der erste Teil lässt sich A, relativ unabhängig von allen anderen spielen. Das ist eine schöne Insel-Sandbox, wo sozusagen auch ein Schiff in der Nähe einer Insel untergeht. In dem Fall hat das auch einen guten Grund, dass sie in der Nähe dieser Insel untergeht. Jedenfalls kann man sowas natürlich in der Rückhand haben oder als Auftakt dafür nehmen, wenn man eigentlich so eine Insel-Sandbox machen will. Wobei also ich als mediale Unterstützung würde ich natürlich den klassischen Inselüberlebungsfilm Die Blaue Lagune empfehlen. Ja, ich meine da, ja. Also vor allem für den geneigten DSA-Leser ist mindestens eine Frau mit nackten Brüsten dabei. Genau darüber habe ich gerade nachgedacht, aber ich meine, dass der Film dafür berüchtigt ist. Ja, ansonsten, ich meine, auch die Robinson Crusoe-Verfilmung gibt es diverse gute, auch die Hörspiele sind teilweise klasse. Also gerade die alten Hörspiele, so aus den 60ern, 70ern, diese Abenteuerspiele, finde ich extrem stark bei Robinson Crusoe. Da gibt es so ganz viele kleine Produktionen. Gut. Ja, also jedenfalls Schlangenschädel, Insel-Sandbox, sowas kann man immer mal einbauen. Wobei ich nach Möglichkeit würde ich das dann doch eher spontan machen, wenn sich der, also zum Beispiel, wenn ich halt einen Kampf gegen einen Seedrachen habe und oder ich finde es mal schwierig, das von vornherein festzulegen. Sag, dass sie gewinnen. Richtig, dass sie gewinnen oder dass sie verlieren. Oder was natürlich, der geübte Spieler wird natürlich wissen, wir sollen ja irgendwo hinkommen, der wird jetzt ja nicht den Seedrachen unser Schiff zerlegen lassen. Und wenn sie sich da nicht anstrengen, dann erst recht. Ja, also bei mir läuft sowas immer auf faulen Planken sozusagen, weil mir ist das tatsächlich relativ egal, ob das klappt oder ob das nicht klappt. Je nachdem wird die Handlung fortgeführt. Und ich bin immer dankbar darum, wenn die Handlung genau andersrum rausgeht, wie das der Abenteuerfahrt oder was auch immer das vorsieht, okay, weil dann ziehe ich das auch durch. Also von daher Ergebnisoffenheit immer sehr zu empfehlen. Gut. Ja, vielleicht nochmal ein ganz generelles Buch wollte ich nochmal nennen, nämlich Jolly Roger. Das ist nicht nur die Piratenflagge, sondern quasi ein Buch über die Piraten, auch im historischen Kontext der karibischen Piraten unter anderem, von den Machern von, nicht von Midgard, sondern die machen so quasi normalerweise Midgard-Abenteuer. Die haben halt so ein universelles Setting gemacht. Okay. Und quasi ist das halt ein nützliches Quellenbuch, nicht nur für Midgard-Spieler, sondern eigentlich für alle. Oder findest du halt alles Mögliche an Piraten-Hintergrund. Hm. Also wenn du in die Richtung tendierst, ist das ein recht nützliches Buch, kostet 13 Euro oder so, wenn man das überhaupt mag. Also das sollte es jedenfalls relativ günstig geben. Gut. Jo, was hast du denn noch in deiner Chemie? Also zur Überfahrt fällt mir soweit nichts weiter ein. Also aus Warhammer-Sicht will man natürlich irgendwie das Ganze natürlich Warhammer-esk gestalten. Das heißt, ich will Schiffstypen oder Seefahrzeuge benutzen, die aus der Warhammer-Welt kommen. Und da würde ich dann natürlich das Lexikanum-Wiki empfehlen, wo halt die einzelnen Schiffstypen des Imperiums und der anderen Nationen aufgelistet sind. Oder eben das Regelbuch zum Warhammer-Seekampfspiel Man of War. Ja. Oder aber man schaut, also für später gehe ich auch dann noch ein, wenn es losgeht, so als Auftraggeber und als Startpunkt bietet sich immer Marienburg an. die Freihandelsstadt, die so ein bisschen an so eine Art Warhammer-Version von Amsterdam angelehnt ist. Ja. Und wo relativ häufig irgendwelche Südland-Expeditionen starten, die dann aber auch durch die Börse finanziert werden. Also quasi durchaus fast historisch schon. Ja, ja, also es ist Marienburg ist ja quasi die Amsterdamer Holländer-Version der Warhammer-Welt. Ja. Und die Ostindische Handelsgesellschaft, an die ja auch die aus Fluch der Karibik, die East India Trading Company angelehnt ist. Ja. Das heißt, ich habe eine mittelalterliche oder spätmittelalterliche Gesellschaft, die eigentlich nach modernen Finanzierungsmethoden arbeitet, im Sinne von Crowdfunding. Das heißt, eine Expedition soll ausgerüstet werden und der Schiffseigner weiß halt so, das wird irgendwie, sagen wir mal, 20.000 Gulden kosten. Also baut er irgendwie, muss mal kurz Kopfrechenaufgabe machen, 2000 Scheine seiner Expedition, von denen jeder irgendwie 10 Gulden kostet. Und die Hälfte behält er für sich und die anderen verkauft er an der Börse. Ja. Entweder zum Eröffnungspreis von 10 Gulden, aber die steigen halt innerhalb von ein paar Tagen auf 12, 14, 15, je nachdem, wie sich eine Aktie verhält. Ja, das war ja tatsächlich die Erfindung des Aktienmarktes sozusagen oder der Vorläufer davon. Irgendwie. Richtig, und wie im Aktienmarkt ist aber auch natürlich hochriskant, weil die ganze Expedition, das Schiff kann untergehen. Auf der anderen Seite, wenn dann mal eins wiederkommt und vollgeladen ist mit, weiß nicht, Gütern aus den Südlanden, also Gewürze, Kaffee, Pfeffer, irgendwas, dann hat die Startexpedition dann halt nicht 20.000 eingebracht, sondern 80.000. Und dann kommt quasi der Rücktausch der Scheine in den Umtauschwert mit, was die Expedition eingebracht hat. Ja. Und deshalb hat dann natürlich wahrscheinlich auch der Kapitän des Schiffes nur die Hälfte der Scheine verkauft, weil er dann seine eigenen Anteilsscheine natürlich für viel mehr verkloppt kriegt. Auf der anderen Seite, wenn halt irgendwie bekannt wird, dass die Expedition wahrscheinlich verschollen ist, wird innerhalb von ein paar Tagen der Preis des Papiers total einbrechen. Ja, auf der anderen Seite, dem Kapitän kann es egal sein. Der ist dann mit seinen Papieren untergegangen. Der ist mit seinen Papieren untergegangen. Ja, und wenn das heute noch so wäre, wenn das, da würde in der Wirtschaft vieles besser funktionieren, glaube ich. Ja, oder auch nicht. Gewinnwarnung im Sinne von. Also es gibt. Piech verschwunden. Es gibt dazu auch im Warhammer gibt es ja das Quellenbuch Marienburg. Und da ist auch ein Kurzabenteuer drin, weil sich eigentlich genau damit befasst. Ich glaube, es heißt die Lustrianische Blase. Wo man auch so ein bisschen in Finanzmanipulationen hineingerät und sich das Ganze dann irgendwie hochschaukelt, um dann gigantisch zu explodieren, wie jede gute Blase explodiert. Wo wir aber gerade bei Warhammer sind, was für Warhammer typisch ist, ist ja das Dance Meter. Richtig. Also das kann man zum Beispiel bei einem anderen typischen Thema an Bord noch benutzen, nämlich Krankheit an Bord. Das ist auch immer so ein sehr beliebtes Ding. Und oder Moral. Also was du meinst, ist glaube ich nicht das Dance Meter, sondern es gibt also, ja diese Ereignisleiste. Ja, genau. Dass ich halt, ich baue mir... Genau, Dance Meter ist das Zustandsmesser. Richtig, also es sind die gleichen Pappelemente, genau. Aber der Spielleiter kann die halt zusammenbauen und halt hat an gewissen Punkten, sagen wir mal 3, 5, 7, halt irgendwelche Schlüsselereignisse, die er sich vorher ausdenkt. Zum Beispiel bei 3 fangen die ersten Leute mit Streit an, bei 6 ersticht ein Matrose den anderen. Und die kann ich mir halt vorher überlegen und die halt an gewissen Punkten festhalten. Genau, und da kann man das auch anspielen und die Spieler können sich quasi Boni arbeiten, dass das die Moral oder auch die Krankheit halt wieder ein bisschen zurückgeht oder dass es Ereignisse gibt, die sie da voranbringen. Richtig, und da würde ich dann auch, also es ist immer die Frage, Ereignisleiste öffentlich oder nicht öffentlich. Und da würde ich es öffentlich zeigen, weil die Spieler sollten ja so wahrnehmen, wie die Stimmung an Bord ist. Ich wollte sagen, da ist das ja auf jeden Fall öffentlich, weil sowohl die Krankheit ist ja was man öffentlich mitbekommen sollte, sonst macht das wenig Sinn, da auch gegen vorzugehen. Und die Moral natürlich genauso, dass die schlechte Laune unter der Mannschaft herrscht oder Messerstechereien sind oder sich jemand beim Glücksspiel auf die Nase haut oder so, das sollte man ja mitkriegen. Richtig. Und oder dass beim Abendessen dreimal aufgespuckt wurde. Ich sag mal so, die Ereignisleiste ist ja jetzt nichts ursprünglich, also ist natürlich im Warhammer 3. Edition taucht es auf, aber ich leite meine DSA-Runde und dann habe ich eine... Du hast eine DSA-Runde? Theoretische Annahme. Ich leite eine DSA-Runde und dann, keine Ahnung, im Abenteuer steht sowas wie Stimmung verschlechtert sich. Dann wäre es, anstatt dass ich mir das versuche oder aufzuschreiben oder irgendwo Randnotizen, das geht unter, kann ich... auch irgendwas offensichtlich Visuelles hinlegen, wo auch was die anderen sehen, was ich sehe, und am Ende des Tages wird das Ding halt markiert und eingepackt. Das ist völlig richtig. Warhammer hat das ja quasi nur mechanisiert. Das gibt es auch in noch anderen Systemen. Ich glaube, wir hatten neulich hier Red Hand of Doom, wo du ja auch Punkte sammelst, um den Ausgang der Schlacht beeinflussen, also wer mit dir verbündet ist und so weiter. Und klar, das gibt es auch in anderen Systemen, auch bei Warhammer, weil es da halt besonders deutlich ist mit den Krankheiten. Genau, da lässt sich das. Also auf jeden Fall sollte man das quasi so ein bisschen ins Spiel einbringen, auch mechanisch. Richtig. Gut, ja, also okay, dann haben wir quasi Detektivgeschichten, Krankheit und andere Klassiker an Bord und vor Bord während der Überfahrt. Richtig. Richtig, also für den Warhammer-Spieler gab es ja noch den Print-on-Demand Dreadfleet Captains. Ja. Auch jetzt in Deutsch erschienen. Mit Drecking Dirk. Mit dem, ne, den Drecking Dirk gab es nicht, aber eine der Aktionskarten, die der Dreckige Dirk benutzt hat. Und zwar war das irgend so ein... Also im Dreadfleet Captains sind die 8 Kapitäne aus... Ich glaube, es sind 8. Aus dem Games Workshop Brettspiel Dreadfleet. Und ja, die haben sie halt als Zustands-, also als Charakterkarten für das Rollenspiel gemacht. Und jeder von denen hat auch eine typische Aktion bekommen, die alle ziemlich lustig sind. Ja, das heißt Charakterkarten, meinst du jetzt... Werte, ja. Werte mit Bild und einigen kleinen Sonderregeln, wie... wenn auf Schiff das und das passiert, dann hat der Charakter irgendeinen Bonus. Oder der ist zum Beispiel so ein Führungskapitän, der halt ganz hohe Führungskraft hat. Und auch seine Aktionskarte basiert dann halt auf Motivation der Mannschaft. Ja. Der nächste Kapitän hat halt so einen brutal schrägen Schlag, mit dem er durch die Luft springt und auf den Gegner haut. Das hat er, glaube ich, der dreckige Dirk benutzt. Ja. Gibt es da auch direkt ein paar Schiffskarten dabei? Ja, und zwar... es gibt die Orte an Bord eines Schiffes, die wir auch benutzt hatten, sowas wie Hauptdeck, Kapitänskajüte, im Krähennest. Das war noch was, was ich bei Warhammer sehr gut fand. Takelage. Dass auch andere Systeme durchaus auch machen, wie Pathfinder, Umgebung, da vergisst man das zwar gern häufiger. Aber auch da, das würde ich dann, wenn ich länger an Bord eines Schiffes spiele, natürlich auch nochmal ausarbeiten. Ob man da, also wenn man oft an Bord des Schiffes kämpft, halt so ein bisschen, also eine vernünftige Battlemap dafür wäre schon mal sehr gut. Richtig. Eine, wo man halt so taktische Möglichkeiten wie Deckung, Stufenerhöhung, erhöhte Position, auf Segel klettern und so, wo man sowas verdeutlichen kann, damit man auch ein bisschen eine Dynamik in den Kampf reinbekommt. Genau, bei Warhammer klappt das immer ganz gut mit den, welche besonderen Eigenschaften bestimmte Orte haben, aber das gibt es ja halt genauso bei richtig. Pathfinders, was weiß ich, dass es irgendwo besonders rutschig ist, etc. Richtig. Die Sache ist die, beim Leiten bei Warhammer habe ich eigentlich die Ortskarten eigentlich sträflich vernachlässigt. Ich weiß, ich habe sie am Anfang... Beim Drecking Dirk waren sie zum Beispiel. Da hatte ich halt genau die Karten benutzt aus dem englischen Dreadfleet, weil damals das Englische draußen war. Ich hatte auch damals beim Abenteuerwettbewerb für die Söhne Sigmas ein Modul eingereicht, das hieß Pipi Piraten, in Anlehnung an den Ausguck in den Asterix-Comics. Der sagt doch mal Pipi Piraten und nicht Pipi Piraten, das ist aber thematisch etwas anderes. Auf jeden Fall hatte ich mir dann da einen Hintergrund genommen von einem Schiff, also so einen Schwarz-Weiß-Querschnitt und da die Karten quasi drauf gedruckt und auch mit den Abständen von den einzelnen Locations. Und auch zusätzlich dann noch Aktionskarten gebaut mit ein anderes Schiff kommt näher, ich will am Ausguck sitzen oder ich will mit dem Bordgeschütz feuern. Und das hat dann Auswirkungen auf den folgenden Enterkampf. Also zum Beispiel, wenn das Bordgeschütz gut feuert, wenn ich die Aktion gut mache, habe ich halt x Crewmitglieder der anderen Mannschaft zerschreddert und in den nachfolgenden Kämpfen sage ich dann einfach, im großen Getümmel hat dann jeder aus meiner eigenen Gruppe einen weißen Würfel mehr. Ja. Ja, also das würde ich mir auch genauer angucken, welche Regeln das jeweilige System, was man bespielt, für den Seekampf bereithält. Ob man das vernünftig damit machen kann. Also wir haben zum Beispiel bei Savage Worlds, das war jetzt Thundered Skies, also quasi nicht im Wasser, sondern der Kampf von zwei Flugschiffen oder auch von drei Flugschiffen. Und da bietet Thundered Skies auch sehr, sehr dynamische Regeln, auch teilweise Kurzregeln. Was ich sehr praktisch finde, Savage Worlds ist ja ein sehr grobkörniges System und da hast du dann, was weiß ich, für die Mannschaft 10 Punkte, für die gegnerische Mannschaft quasi 1,5 mal so groß ist, halt 15 Punkte, ne? Und dann wird das einfach nur in Punkten quasi gegenseitig voneinander abgezogen. Okay. Ja, und dann in den Kurzkampfregeln hast du noch, dass jeder zieht ja normalerweise für die Initiative eine Karte und da hast dann halt, dass die Kartenfarbe noch für eine bestimmte Position steht, also ob man jetzt quasi, wie heißt denn das bei Schiffen, also quasi auf welcher Seite, Steuerbord, Backbord etc. So, man sich befindet. Richtig, Steuerbord ist rechts. Ich habe eigentlich vorne und hinten überlegt, aber... Bug und Heck. Bug und Heck. Bug links und Heck links. Oder so. Ja, also, ne? Also das würde ich mir auf jeden Fall vorher angucken, bevor ich, also die sollten auch nicht zu feinkörnig sein. Ich möchte da nicht mit 100 gegen 100 Leute kämpfen, sage ich mal, die jetzt jeder einzelne Werte haben. Sondern da würde ich das halt gucken, was für Massenkampfregeln bildet mein System da bereit. Wie lässt sich das managen? Also, oder wie kann man das halt simulieren, also nicht simulieren, sondern wie kann man das gut zusammenfassen, ohne dass es zu ausufernd ist. Richtig. Ja. Gut, damit würde ich eigentlich fast Überfahrt abschließen, wenn dir sonst noch was einfällt. Nö, können wir abschließen. Wir können zur Südsee kommen oder möchtest du direkt den Dschungel? Oder? Also Südsee, Schrägstrich, Dschungel, Schrägstrich, eine Kolonie in einem unbekannten Kontinent. Ja. So, und wenn ich mir so die Kernthemen einer Südland-Kampagne vorstelle, dann sind meine Punkte, ich habe irgendwie eine kleine Kolonie, der es meistens nicht besonders gut geht. Ich habe einen Dschungel drumherum, das heißt, ich habe Gefahren, ich habe Ureinwohner, ich habe abgedrehte Monster. Und je abgedrehter meine Fantasy-Welt ist, umso abgedrehter sind die Monster. Dann habe ich am besten immer noch irgendwo Ruinen oder Tempelstädte, die man natürlich erforschen kann, wo das Gold quasi in den Kammern drauf wartet, gefunden zu werden. Ja, ganz wichtiges Thema auf jeden Fall. Ja, ich habe im Dschungel Monster und ich habe natürlich Krankheiten. Ja. Moskitos, Hitze, Krankheiten. Das sind so für mich die Kernthemen einer Südland-Kampagne oder eines Südland-Abenteuers. Und was ich aber immer noch habe, ist, ich bewege mich in einer Fantasy-Welt. Ob ich jetzt in DSA bin oder ich bin in der Warhammer-Welt. Ich fahre halt mit einem Schiff voller Abenteurer irgendwo in den Südkontinent oder auf die Insel, habe dort meine Kolonie und habe dann ja aber dort in der Kolonie quasi den Mikrokosmos meiner ursprünglichen Siedlungswelt, aus der ich aufgebrochen bin. Ja, richtig. Das heißt, irgendwelche sozialen Konflikte wie Adel, Pöbel habe ich natürlich in der neuen Welt genauso. Ja, eventuell sogar noch verstärkt dadurch, dass man ja quasi keine direkte Anbindung halt an seinen Kernland hat, sondern eine Richtig. Relativ unbeständige Versorgung und eben sich vor der Gefahr abschotten muss. Richtig. Das bringt ja auch Konflikte hervor. Richtig. So, und die Warhammer-Welt lebt ja quasi von dem Konflikt zwischen Adel, Pöbel und aufstrebender Händlerschicht. Ja. Und da braucht man ja wirklich meistens nur einen kleinen Anschubser von irgendwelchen Kultisten oder sonst irgendwen und dann drehen die alle voll am Rad. Und so auch später im beschriebenen Abenteuer. So, also das wäre jetzt so meine Zusammenfassung. Was macht eine Südland-Kampagne aus? Und die Frage ist, die man sich natürlich vorher stellen sollte, ist, will ich da mit meiner Gruppe überhaupt hin? Sind die so fest in ihrem Kontinent und ihrem Wissen, dass sie auch in ihrem Kontinent quasi nichts Neues erleben wollen? Oder wollen sie sich mal aus dem bestehenden, ich laufe jetzt zum 5. Mal durch Havena und mache da dies und das Abenteuer, sondern ich will jetzt mal eine neue Umgebung kennenlernen? Das wollte ich gerade fragen, ob du es eher empfehlenswert siehst für quasi deine alte Gruppe, die was Neues erleben soll, oder quasi damit eine neue Kampagne starten würdest? Ich würde fast sagen, eine neue Kampagne starten. Oder anders, ich habe eine andere Kampagne mit der alten Gruppe fertig gespielt. Ja. Und dann übernehmen wir, oder einige der Spieler übernehmen ihre Charaktere und starten halt in eine neue Kampagne. Okay. Mhm. Also es müssen jetzt nicht komplett frische Helden sein, weil zum Beispiel hier Schrecken der Schädelbucht sagt auch, da sollen ein paar Leute rüberfahren, die was können. Da gibt es Sachen zu tun. Ja gut, das heißt bei DSA, es muss höherprofiler sein. Bei allen anderen oder bei vielen anderen Systemen heißt, jawohl, Level 1 reicht. Jawohl, Level 1 reicht. Na gut, das ist aber tatsächlich so, dass die Kompetenz auf Stufe 1 bei verschiedenen Systemen deutlich unterschiedlich ist. Bei, nehmen wir jetzt das Extrembeispiel D&D, ist schon gesagt, dass man quasi nicht ein Durchschnittsbürger ist, sondern auf Stufe 1 ist man halt schon ein Krieger, ein Zauberer, ein was auch immer, eine besondere Person dieser Welt, okay, die auf Stufe 1 zumindest ein bisschen was kann. Auch also Warhammer bietet sich an mit seinen ganzen normalen bürgerlichen Hans-Wurst-Karrieren. Genau, bei Warhammer oder DSA ist ja dann doch dieser Low-Fantasy-Aspekt, dass du halt als Bauern-Gaming, also dass du erstmal als jemand anfängst, der erstmal relativ wenig kann. Richtig. Also wie gesagt, kann man als neue Kampagne starten, kann man auch sagen, so, wir haben jetzt die und die Kampagne mit der alten Gruppe abgeschlossen. In ihrem Heimatort oder in ihrem Königreich sind sie jetzt die Helden vom Erdbeerfeld. Was sollen sie da noch machen? Irgendwelche Kriegszüge anführen oder bei Hofe rumhängen? Die wird ja kein Dorf-Gasthausbesitzer mehr fragen, hier, meine Tochter wurde entführt. Du, das ist ja natürlich bei D&D, um das nochmal meinen Aussag von eben zu relativieren, hast du natürlich auch die klassische Namensstufe, die Stufe 9, wo du dann sozusagen auf die politische Ebene zusteuerst oder auf darum, also wo du halt als Krieger eine Burg bauen kannst, als Dieb eine Gilde organisierst und so weiter. Da gibt es dann auch spezielle Regeln beim ganz klassischen D&D. Also dafür wäre das natürlich auch durchaus geeignet, so zu sagen, ihr habt jetzt den Auftrag, quasi eine Kolonie zu gründen. Oder richtig, aktiv. Also dass man halt nicht nur sagt, ihr seid jetzt dabei, sondern du bist, was weiß ich, muss ja nicht unbedingt Anführer sein, kann ja auch der Stellvertreter da sein, etc. Und dann durch. Genau, das heißt, man wird nicht als Siedler oder Abenteurer mitgeschickt, sondern man wird halt als Teil der Kommandostruktur mitgeschickt. Genau, dass man, weil darauf begründet sich ja schon wiederum eigene Abenteuer. Also ich erinnere nur an Pathfinder, an die Kingmaker, Königsmacher-Kampagne, wo man denn ja auch quasi selber den König stellt und seine ganzen Berater oder zumindest einen Teil oder alle Spieler einen Teil der Beraterschaft darstellt und die Spieler auch aktiv sozusagen sagen, wer soll denn nun was machen, auch von den NSCs, die sie kennengelernt haben. Und das bildet natürlich eine ganz eigene Spielebene. Da fängt das zwar auf Level 1 an, auch erstmal so mit Entdeckung, aber jedenfalls, das lässt sich natürlich gut auch in so einer Koloniekampagne übertragen. Richtig. Gut, das heißt, Also sprich, man könnte mit altgedienten Abenteurern dann gut eine. Also hochstufig einsteigen. Genau. Das Problem, was ich dabei sehe, oder anders gesagt, du würdest das aber schon so machen, dass die anderen Charaktere, die dann mitkommen, wenn es neue Charaktere sind, würdest du die aber nicht auf Stufe 1 da anfangen lassen, sondern schon auf, weiß ich nicht, wenn dieser Hauptcharakter jetzt, sag ich mal, Stufe 12 ist, würdest du die anderen auf Stufe 10 mitnehmen oder so. Oder als Entourage. Das heißt doch auf Stufe 1. Ja. Und die sollen dann aktiv zusammen an einem Tisch spielen. Sicher. Ja gut, also bei D&D... Also von mir aus, von den Werten, können sie halt auf Stufe 10 oder Stufe 11 sein. Aber sie haben ja, wenn sie neue Charaktere sind, haben sie halt nicht den... Also sozialen Status muss man sich erarbeiten. Ja, ich meine jetzt natürlich schon die... Na okay, DSA 4 hat ja keine Stufe mehr. Insofern kann ich schlecht mit nach der Stufe fragen, weil sagen wir mal von den XP, sagen wir mal richtig, Hauptcharakter 5000 XP, dann würdest du die anderen schon auf, weiß ich nicht, 3500 XP starten lassen, ohne dass die jetzt zwingend so viel an Status gewonnen haben, dass die gleich... Richtig, weil wenn ich sage, ich bin in Aventurien oder in der alten Welt der Held, ich habe das und das gemacht, dann kann ich nicht, der neue Spieler der Gruppe baut sich dann Helden und sagt, ich bin bei mir zu Hause König. Ja. Nee, das wäre natürlich wenig sinnvoll. Aber es ist natürlich auch wenig sinnvoll, wenn du einen am Spieltisch hast, der jetzt, weiß ich nicht, Stufe 12 ist und quasi den Drachen alleine erschlägt. Richtig. Während du fünf Leute am Spieltisch hast mit Stufe 1, die vom Drachen in der ersten Runde getötet werden, dann macht das auch wenig Spaß. Also gerade bei D&D hast du ja diese Balancierung über die Stufe, ist halt extrem. Hat Vorteile, hat Nachteile. Ja, bei DSA kannst du natürlich auch mit 5000 Erfahrungspunkte so verbauen, dass du eigentlich auch nicht viel mehr kannst. Hast du denn Minenkunde auf 18 und Gewölbekunde und Steinkunde und Salzsteinkunde und Backstein und Sandstein? Also ich glaube ja, in Schrecken der Schädelbucht steht irgendwas, ich glaube zwischen 5000 und 8000 Erfahrungspunkte sollten verteilt sein. Ja. Ja, also ich wollte nur sagen, also man kann jedenfalls Charaktere mit verschiedenen Erfahrungspunkten schon so bauen, dass die noch gegeneinander ausbalanciert sind, sage ich es mal vorsichtig. Richtig. Aber das ist ja, ich sage mal jetzt, kein Problem einer Südland-Kampagne, sondern... Nee, das ist ein Problem meines Lieblingsrollenspiels. Systems. Das hat Systeme. Richtig. Das Problem. So, das... Ich würde jetzt gerne zum Teil Abenteuerkonvertierung kommen. Ja. So, und zwar, meine Idee ist, ich will eine theoretische Annahme, ich will eine Warhammer-Südland-Kampagne spielen. Ja. Das Thema ist, taucht alle paar Jahre wieder in den offiziellen Foren auf. Bei FFG gibt es eine längere Unterhaltung, wie man das machen kann. Und natürlich auch für den deutschsprachigen Raum. Und für den deutschsprachigen Raum bietet sich jetzt natürlich das DSA Uturia-Setting an. Ja. Weil ich habe Material auf Deutsch. Ich muss noch eine Frage stellen. Ja. Und zwar hast du dich auch mal mit Myranor Güldenlande beschäftigt? Da gab es doch auch ein großes Start- und Hinfahrabenteuer. Das war so um die 100, meine ich. Also ich habe grob die anderen Kontinente überflogen. Ja. Aber irgendwie waren die mir alle ein bisschen zu crazy. Ja, okay. Also, ich bin ja großer Fan noch von Rakshasar. Richtig. Da ist halt also quasi Conan, ja. Conan in DSA, wo auch irgendwelche wilden Barbaren-Zwerge unterwegs sind. Es gibt eine Savage Worlds-Kompatibilität. Das heißt, du hast auch ein System, mit dem du spielen kannst. Ja, also ehernes Schwert, Gebirge, Barbaren, alles super. Aber für mich war es halt, ich will Südlande haben. Ich brauche ja. Dschungel, weil ich Dschungel nicht mag. Gut, war nur die Frage nach dem Myranor-Überfahrt. Weil ich überlege, halt so Myranor ist doch voll mit irgendwelchen Katzenviechern und so ein Kappel. Das ist richtig. Es ging auch nur um das Überfahrtabenteuer. Nicht das, was du da erlebst, wenn du da ankommst. Das sind dann die schwarzen Schrecken Teil 2. Katzen gehören in die Tierhandlung und nicht an den Spieltisch. Du hast noch nie Traveler gespielt, hört mir. Übrigens, bei Star Wars gibt es auch Katzenmenschen und Hundemenschen. Ja. Botaner zum Beispiel. Nein, die haben bloß andere Namen. Viele Botaner erlitten den Tod. Sehr schön. Okay, ich weiß, welche Rasse du offenbar nicht spielen möchtest. Ja, also Südlande. Und ich befinde mich im System Warhammer. Ja. Und wenn ich mir nebenbei hier die Warhammer-Karte ausgedruckt anschaue, dann haben wir im Prinzip zwei Südlande. Wir haben einmal direkt die Südlande, die, ich sag mal, südlich der alten Welt liegen. Die alte Welt hat ja so ein europaeskes Aussehen. Die Südlande darunter haben so den Nordteil von Afrika. Das ist so im Westen eingeteilt als Arabia. Das heißt, so eine arabische Mittelmeer-Feeling. Das heißt, mit Wüsten, reichen Küstenstädten, die aber in der Warhammer-Welt noch nie so richtig weiter ausdefiniert oder beschrieben wurden. Das ist ja wiederum ein Vorteil an die irdische Anlehnung, wenn man da was machen will. Unter Arabien kann man sich relativ... Also ich hatte da auch schon mal überlegt, es gibt ja X und 1 DSA-Abenteuer, die so in Wüsten spielen, in Wüstendurchquerungen. Oder das ganze Gebiet Novadis, Rastulwal, Kunchom. Ja. Da könnte man sich halt reich bedienen, wenn man irgendwas in Arabien spielen lassen will. So, und dann... Was ist also dieser nordarabische Teil und dann Zentral- und Südarabien ist halt auch Dschungel. Auf der Ostseite vom Dschungel wohnen diese ganzen untoten Khemris, im Dschungel innen drin auch die Echsenmenschen. Und an der Westseite ist auf einer Warhammer-Karte dann irgendwann einmal die Siedlung Sudenburg aufgetaucht. als imperiale Enklave. Das heißt, direkt vom oder in irgendwie Kontrolle des Imperiums. Das heißt, wenn ich quasi eine Südland-Kampagne in Zentralafrika spielen lassen will, wäre man an meine Kolonie Sudenburg. Das Problem ist, laut Karte liegt die irgendwie direkt neben der Wüste und der Dschungel geht erst, ich glaube, 500 Kilometer unten weiter los. Ja, man muss in großen Dimensionen denken. Uturia hat am Anfang auch mit Dimensionsproblemen zu kämpfen. Oh ja, das ist eine extrem lustige Geschichte. Vor allem die Geschichte setzt sich fort und zwar in der Schrecken der Schädelbucht ist am Anfang ist auf der Rückseite eine Karte von der Stadt drin und ich glaube, sie haben rechts unten Meter durch Meilen ersetzt. Deshalb ist das Fort halt 50 Meilen breit. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Ich bin auch drauf gestoßen bei... Das ist ja eine Sensation. Ich glaube, Nandurion-Rezension hatte das auch. Und wie gesagt, dann ist es mir aufgefallen. Davon gibt es natürlich auch schon wieder eine neue PDF auf der Ulysses-Seite mit korrekter Bezeichnung. Aber das 50 Meilen Fort, das ist auch eine schöne Dimension. Das würde aber zum alten Uturia passen. Und zwar, die Geschichte muss man mal kurz erzählen. Gibt es ja die Leute, die mit Google quasi Aventurien auf einer 3D-Karte unterbringen und aus den bisherigen allen möglichen Beschreibungen auch recherchiert haben, wie groß halt Dere ist. Richtig. Und Uturia ist dummerweise aber irgendwie knapp so quasi so groß gewesen, dass es mit sich selber überlappen würde. Was eigentlich eine super Geschichte ist. Sie haben es halt angepasst. Sie haben es danach angepasst, ja. Ja, das ist, ich meine, das ist, sind ja auch teilweise Informationen, die so gar nicht, die man erstmal recherchieren muss. Aber das muss natürlich Dimension gewesen sein. Sehr spannend. Gut. Also zurück zur Warhammer-Welt. Da haben wir halt in Zentralafrika Sudenburg, was in meiner Version halt im Dschungel liegt. Und in der Warhammer-Welt gibt es ja die Echsenmenschen. Das ist ja quasi so eine Dienerrasse der Slann. Und die Slann sind so eine Art froschähnliche, aztekische Supermagierwesen, die seit 6, 7, 8.000 Jahren als Diener der alten Superrasse geschaffen wurden und seitdem die Geschicke der Welt lenken. Und von der Kultur sind halt die Slann mit ihren Echsenmenschen als Dienerrasse halt so stark an die Azteken angelehnt. Das heißt, die haben Pyramiden, die haben Ziggurats, die haben Menschenopfer am laufenden Band. Ja. Und machen im Prinzip das, was die Azteken machen. So, die gibt es einmal in den Südlanden und die gibt es einmal in Lustria. Und Lustria ist halt die Südamerika-Version. Ja. So, und da sind die halt noch am stärksten, diese Echsenmenschen, und sind auch noch untereinander unter Kontrolle. Und die Slan sind auch noch nicht alle komplett ausgestorben. Das heißt, die sind noch unter Kontrolle und die machen da auch Sachen. So, und die Südlande sind halt davon abgetrennt und viele Slan sind halt irgendwie verstorben. Und diese Echsenmenschen, halt mit den großen Echsenmenschen und den kleinen Echsenmenschen, haben sich dann quasi wild weiterentwickelt und waren dann ohne Kontrolle. Das heißt, die sind dann entweder verfallen, das heißt, ich habe ein paar weitere leere Echsenmenschenstädte, oder aber die sind entsprechend wild geworden. Ruin hat mich auch in Lustria. So, das heißt, in den Südlanden, also Südafrika, habe ich halt den Vorteil, ich habe quasi keine organisierten oder nur schwach organisierte Echsenmenschen. Das heißt, ich hätte eine Erklärung dafür, wieso da sich die Menschen an den Küsten ansiedeln können und versuchen können, sich auszubreiten. Und dass ich auch entsprechend viele menschliche Stämme habe, weil in den ganzen Uturia-Abenteuern gibt es natürlich auch es gibt einzelne Echsenkulturen, es gibt andere Kulturen, es gibt aber auch menschliche Kulturen, die halt so das Verhalten der Echsenmenschen übernommen haben. Das heißt, die haben dann einfach die Stufenpyramiden erweitert und alle paar Tage jemanden aufschlitzen und das Herz oben drauf opfern, hat sich als nicht fehlerhaft herausgestellt. Das heißt, es wurde nahtlos übernommen. Das heißt, da würde sich die Südlande anbieten. Ja. Auf der anderen Seite, was ich auch anbieten würde, also wäre der Südamerika, Lustria. Da gibt es also direkt unten Südamerika, ich sag mal so Brasilien, ist halt auch auf den Warhammer-Karten voll mit irgendwelchen Echsenmenschenstädten. Und dann gibt es noch so eine Art Zentralamerika, das heißt so das heutige Mexiko. Und da gab es vor allem in den AMB-Büchern der früheren Editionen eine sehr hohe Dichte an verschiedenen kleinen Städten, verschiedenen Ruinen. Da gab es dann auch verschiedene Siedlungen. Zum Beispiel einmal Skeggy, eine Siedlung der North, also der Wikinger. Weiß nicht, x Meilen südlich dann Porto Muerto, das heißt irgendeine Piratensiedlung. Dann Siedlung Cadavo, die aufgegeben wurde. Und aber auch eine Art Hafen für Abenteurer und Entdecker, und zwar Sumpfhafen. Und wenn wir später zum Abenteuer kommen, merken wir eigentlich, dass Sumpfhafen eigentlich eine ziemlich gute Äquivalent ist für Porto, nee, Nova Metumia. Moment, ich schau mal nach. Novo Metumisia, nee, Misa. Neu Metumis. Ja. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich habe Dschungel. Ich habe verschiedene andere Fraktionen, die in der Nähe wohnen. Ich habe irgendwie ein paar aufgegebene Dschungelstädte. Zum Beispiel, Pawax ist verfallen. Und im Norden habe ich Hexuatl, das glaube ich sogar noch als Sitz eines ziemlich bedeutenden Echsenkönigs ist. Klingt schon aztekisch. Ja, also vor allem, wo sich beide Systeme stark überschneiden, ist Uturia benutzt viele aztekische Namen und Aussprachen. Ja. Und im ersten Uturia grüne Hölleband ist auch hinten immer angegeben. Also auch wenn das Wort das erste Mal auftaucht, ist die Aussprache mit angegeben. Und hinten ist ein Glossar für Begriffe und wie man die mit in Deutsch ausspricht. Und das ist alles, also das finde ich wirklich sehr gut gemacht. Also es kommt sofort ein aztekisches Feeling auf. Ja, genau. Also da kann man sich auch bei irdischen Quellen gut bedienen, sprich Azteken, Maya, Inka. Richtig. Dann raub ich mir noch zwei Conquistador-Filme rein. Am besten, also wenn man es Warhammer haben will, dann auf jeden Fall den Klaus Kinski-Film mit Agire, den Zorn der Götter. Klaus Kinski hätte Warhammer gespielt, ja. Der hat Warhammer gespielt. Der hatte Savage Worlds Dreharbeiten. Der wäre auch kein Gorlatz-Anhänger geworden. Nee. was wollte ich noch sagen? Genau, wenn DSA quasi ja immer früher quasi so das europäische Mittelalter davon hauptsächlich kopiert hat, sagen wir mal, ja, hat Midgard ja immer auch oft fremde Kulturen genommen. Also Midgard hat auch ein schönes Quellenband für Azteken und so weiter. Okay. Das könnte man vielleicht auch mal zu Rate ziehen. Mhm. Gut, das heißt, ich will meine Warhammer-Südland-Kampagne durchführen und ich habe mir das Abenteuer der Schrecken der Schädelbucht für 23 Euro gekauft. Dann nehme ich halt entweder Sudenburg oder ich nehme Sumpfhafen. So, und ich sage das gleich am Anfang, weil wenn man, also ich habe das jetzt schon zwei, dreimal durch, wenn man ein DSA-Abenteuer konvertieren will und man liest das Abenteuer und es haucht das allererste Mal der Name eines Ortes oder einer Person auf, muss man gleich sofort den Namen anpassen oder den Ortsnamen anpassen und sich das auch im Kopf merken. Weil wenn man sonst das Abenteuer einmal komplett durchliest und verschiedene Ereignisse mit verschiedenen Personen kombiniert, kombiniert man sie mit dem DSA-Namen. Mhm. Und wenn ich später leite, dann darf ich nicht den DSA-Namen im Kopf haben, weil sonst kommt er irgendwann raus. Ja. Das heißt, ich muss gleich ziemlich am Anfang mir den Ort klar machen und ich muss mir die Namen klar machen. Und mit dem Ort fangen wir halt an. Das heißt, wenn ich am Anfang weiß, wir spielen in Sudenburg, dann ist das ganze Ding Sudenburg. Und wenn ich irgendwann mal im Abenteuer Nova Metumia Neumethusalix lese, weiß ich, eigentlich ist das Sudenburg. Ja. Und bei mir, also ich habe das schon gemacht, wenn ich irgendwo jetzt den Ortsnamen lese, ist in meinem Kopf Sudenburg. Und damit laufe ich weiter, damit ich auch später nicht in Versuchung komme, da irgendwie die alten Namen zu benutzen. Okay, das ist, denke ich, tatsächlich sehr toll. Und ja, wenn wir später daran gehen, dass ich natürlich die Handouts anpassen muss, dann habe ich halt die Karte von der Kolonie. Die habe ich als PDF bei Ulysses zum Runterladen. Mache ich mir Paint auf, kopiere ich rein, mache ich ein Textfeld drüber und mache halt meinen eigenen Namen links einfach auf die Beschriftung. Ja. Und später dann auch natürlich, ich habe da das, hinten habe ich ja die Karte der Kolonie. Und habe halt links die Legende und muss dann natürlich auch mit halbwegs korrekten Künsten. Ich habe da natürlich kein Sancta Efadana und ich habe auch kein Avis-Schrein oder ein Boron-Anger. Dann muss ich halt kurz Kannen geben und die Legende einmal anpassen. Einfach mit dem Textfeld drüber, Oder ich druck das halt aus, klebe ein Stück Papier drauf und mache halt den entsprechenden Namen. Ein Morsacker. Morsacker, so, okay. Morsgarten. Morsgarten, genau. Richtig, 25 Meilen breit. Ja, da kann man einige Schlachten schlagen. Richtig, ich gehe jetzt ran, ich habe mir das Abenteuer gekauft, der Schrecken der Schädelbucht, weil Florian Schulz hat das gesagt. Dann lese ich das Buch und wie gesagt, wenn jedes Mal eine neue Person auftaucht, muss ich der Person sofort einen entsprechenden Namen geben. So, und wir sind jetzt davon ausgegangen, wir sind aus Marienburg gestartet. Das heißt, entweder die Personen, die da drin auftauchen, werden einen holländisch geprägten Namen haben, ja. Oder sie werden einen imperial geprägten, sprich einen deutsch geprägten Namen haben. Mhm. So, und dann taucht da ziemlich zu Anfang irgendeine Kapitänin auf. Und zwar Indira Burbaikos del Andustra. Und da ist meine Hausregel, wenn möglich den Vornamen behalten. Dann lässt es sich einfacher wiederfinden, als wenn man einen komplett anderen Namen nimmt. Also heißt die gute Indira. Und dann nimmt man den Anfangsbuchstaben des Nachnamens und sucht dazu den möglichst deutsch klingenden Namen, den man sich einfallen lassen kann. Also mit D oder mit A? Burbaikos habe ich jetzt genommen. Burbaikos. Achso, B war das. Richtig, das heißt, bei mir ist sie dann Indira von Bullmann. Ja. Und umso deutscher, umso besser. Wobei ich habe noch genau gesehen, also sie heißt ein Del Andustra, also nehme ich an, wird das eine adlige Entsprechung haben, deshalb von Bullmann. Des Weiteren taucht dann später noch die Leiterin der Kolonie auf, und zwar Daria Ja Dergamon. Und dieses YA ist, glaube ich, die Horusreich-Entsprechung für ein von oder wann. Ja. Und dabei bin ich dann zu Daria von Deutsch gekommen, wobei meine allererste Wahl war Daria von Deutschmann. Mach mal einen Generator für Palp-Nazi-Namen, bitte. Palp-Nazi-Namen. Der Generator für Palp-Nazi-Namen war meine Freundin. Ich habe ihr einen Buchstaben genannt und sie sollte mir den deutschesten Namen denken, der ihr dazu einfällt. Und also jemand Deutschmann in einem Warmer-Abend war irgendwie eigentlich ganz... Ich glaube, Deutschmann ist fast besser. Deutschmann ist auch schön, ja. Deutschmann. Von Deutschmann. Ich finde auch, Deutschländer geht auch gut. Denkt man gleich an die tolle Würstchen, oder? Besten deutschen Würstchen, Wiener, Krakauer. Daria von Deutschmann. Ja, wie gesagt, man trifft auf die Person, am besten Vornamen übernehmen. Einigen geht's nicht. Wenn der Bursche halt Travian heißt, dann kann er nicht so heißen bleiben. Das stimmt. Heißt jetzt von mir aus Thomas. Ja. Also Namen möglichst schnell anpassen, im Kopf merken. Und es gibt von Tippex diese kleinen Roller, die so einen 3-4 mm breiten Streifen haben. Und das entspricht die genau der... Die kann man zur Not auch wieder wegrubbeln, ne? Stimmt. Die kann man zur Not wieder wegrubbeln und man kann sie überschreiben. Ja. Und als ich damals zum Beispiel das Zwergenabenteuer angepasst habe, habe ich das halt gemacht. Die Nachnamen, die mir nicht gefallen haben, wurden halt überrollert und hingeschrieben, wie mein Nachname ist. Ja, ich meine, in solch modernen Zeiten, die wir leben, gibt es das ja auch als PDF. Kann richtig. Kann man es ja auch gleich als PDF holen. Und dann kann man da natürlich das noch... Also mir würde das Herz bluten, ein Originalbuch, mir selbst nicht. Wenn es von DSA ist, derartig zu für mich, handeln. Aber für mich ist das ein Arbeitsmittel und ich habe auch keine Probleme, meine anderen Abenteuer mit Textmarkern in 6 Farben zuzuklatschen. Meine Battlemap ist ein Arbeitsmittel, aber kein Originalbuch, was in einem Hardcover gebunden ist. Ich muss dir mal dreimal meine Kingmaker-Bände zeigen, da sind auch überall Post-its rein. Die kommen abends immer in deinen Humidor, damit die Temperatur halten bleibt und die Luftfeuchtigkeit. Jedenfalls kommen da höchstens Post-its rein, da wird nichts dran rumgeschrappelt. Also ich habe meinen kleinen Tippex-Roller und damit wird das Ding angepasst. Schrecken der Schädelbucht, als es rauskam, konnte man es noch im Bundle kaufen mit E-Book und Hardcover für, ich glaube, 30 Euro. Ja, das hat der Dropcast irgendwann berichtet, dass dieser Bundle-Verkauf aus irgendeinem rechtlichen Grund... Steuerrechtliche Gründe, dass die unterschiedlich besteuert werden, dann geht es nicht zusammen. Und deshalb ist es jetzt, ich glaube, 23 Euro für das Hardcover und ich glaube, das PDF kostet irgendwie 17, 18 Euro. Ja, da denke ich gerade selber dran, dass ich noch was kaufen muss in diesem Monat. In einem der großen deutschen Spieleverlage. Ja, bei Ulysses Spiele kosten diesen Monat, also das heißt, wenn ihr das hört, leider nicht mehr. Gerade alle Pathfinder Grundregelwerke als PDF 10 Euro. Das ist natürlich ein guter Preis. Um sich noch zu ergänzen, zum Beispiel mit dem Ausrüstungskompendium von Pathfinder. Sehr schön. Zumal ich mir jetzt alles, was ich mir als PDF ziehe, ich habe mir zum Beispiel Drimmer Mount gezogen mit 414 mhm. Seiten, wird auf Arbeit beidseitig ausgedruckt, dann zum Binden mitgegeben. Ich zeig dir mal so eine Bindung, damit du das auch schön loben kannst. Von hier. Ja, alles, fast alles aufgeräumt. Das liegt da. Und da ist zum Beispiel eine Minera drin, für 10 Euro das PDF geholt. Und schön ausgedruckt. Und diese Bindung hat mich 4 Euro gekostet. Okay. Die Kopie gar nichts. Und von daher nutze ich sowas als Alternative. Gerade so ein Band wie die Ausrüstung Compendium, was ich nicht unbedingt haben müsste, aber eigentlich schon sehr cool ist. Ja, da schlage ich jetzt immer gnadenlos zu. Schick, schick. Ja. Schick, schick. Und auch sowas für ein Monsterhandbuch, wo du ab und zu mal drin rum nachschlagen musst. Mache ich sowas ganz gerne. Zumal im PDF suchen. Also manche machen das ja sehr gerne. Ich kenne mich aber meistens mit meinen Büchern besser auf und finde da oft schneller das, was Richtig. Ich brauche, als wenn ich da im PDF, gerade wenn du irgendein Stichwort hast, was da 100 Mal in diesem Buch steht, da werde ich auch bei also, PDF suchen. Ich habe jetzt tatsächlich von Schrecken der Schädelbruch halt nur die Hardcover-Version. PDFs mag ich, wenn ich das auch von meinem Abenteuer habe, weil man dann halt nebenher noch reinlesen kann, aber zum Halten brauche ich ein Hardcover. Ja. Also würde ich auch so sagen, ich mag PDFs also zum Spielen gerne, aber zum Nutzen, zum Abendslesen und so weiter habe ich persönlich auch eine gedruckte Ausgabe lieber. Also ich brauche die gedruckt einfach zum Spielleiten. Ja. Weil ich muss nach vorne, nach hinten, ich habe Notizen da drin, du ja nicht. Du auf deinen Klebezetteln. Die sind auch im Buch, die Klebezettel selbstverständlich. So, der Klebezettel weist mich darauf hin, wo im Buch was ist, wo zum Beispiel die Gerüchte sind und so weiter. Richtig. So, ich das ist nicht schlecht. So, also, Namen müssen angepasst werden. Dann geht's weiter. So, ich habe das Abenteuer. So, gebe ich mal ein Mini. Also, wer eine Rezension zu dem Abenteuer lesen will, schaut am besten nach auf der Wiki Aventurica. Ja. Da ist eine Sammlung von, ich glaube, 3 verschiedenen Rezensionen. Ich glaube, Neue Abenteuer hat eins, Nandurion hat eins und noch ein dritter hat auch eine Rezension geschrieben. Die Bewertungen schwanken zwischen 5 von 10 bis 7 von 9. Also, gute Handarbeit bis ordentlich. Also 50-75%. Richtig. Also 3- bis 2-. Richtig. Das ist ordentlich. Ja. Mancher Schüler würde sich darüber freuen, ja. Siehste. Also, das Abenteuer, wie gesagt, das Abenteuer startet in Aventurien. Deshalb hat das Abenteuer auch eine aventurische Nummerierung bekommen. Ja. Startet im Horasreich, die jetzt irgendwie ihre eigene Versorgungsexpedition starten wollen, um halt die Horas-Kolonie zu unterstützen. Da gibt es, ich glaube, 3 mögliche Hauptauftraggeber. Das heißt einmal einen der Hauptfinanziers, der halt möchte, dass die Kolonie Geld abwirft, dass sie seine Investitionen wieder rauszieht. Da könnte ich mir die Warhammer, das Äquivalent wäre halt Arkad Foger. Das ist ein zwergischer Bank-Hauptbesitzer, der in Marienburg lebt und dem halt im Prinzip jeder in der Stadt Geld schuldet. Und der halt auch dieser Handelskompanie vorsteht. Hier wird halt auch eine Handelskompanie eingeführt, die nennt sich CAC. Ich kriege den Namen jetzt gerade nicht zusammen. Da wird dann auch ein Agent, ich mag so eine Art Buchhalter, mitgeschickt, zu sorgen, dass die Kolonie Geld abwirft. Die anderen 2 möglichen Auftraggeber ist halt einmal so ein wissenschaftlicher Hintergrund, die halt wollen, dass die Universität von, ich glaube, Mitumis oder whatever, Horasreich, soll halt irgendwie Artefakte bekommen. Der wissenschaftliche Ansatz, ich überlege, was der dritte Ansatz war. Ich glaube, einfach militärische Vormachtstellung, damit halt die Horas-Kolonie besser läuft als die Alpha-Kolonie. Ich kann ja nochmal den Ansatz bei Pathfinder von der Kampagne verraten. Ja. Gold. Gold. Wenn das nicht zieht, magische Gegenstände. Gold oder magische Gegenstände. Ja gut, hast du bei der Wissenschaftlerin auch. Du sollst Artefakte bergen. Du musst ja nur nicht alle bergen. Das muss ich auch wieder abgeben wahrscheinlich. Richtig. Auf jeden Fall, das sind die 3 Aufhänger für Horas. Dann gibt es noch ich glaube, insgesamt 10 andere mögliche Auftraggeber von X und einer anderen Organisation, die halt quasi einem noch nebenbei fragen, ob man nicht hinfahren könnte. Zum Beispiel, man wird halt von Al-Anfa angeheuert, um halt nebenbei ein Auge aufzuhalten, was da so in der Kolonie läuft. Ja, das hast du übrigens bei Schlangenschädel auch, dass du da 5, 6, 7 Organisationen hast, für die du theoretisch diese Expedition durchführen kannst, die du auch teilweise gegeneinander ausspielen kannst. Also in unserer Kampagne haben wir quasi den Bösen, den Sklavenhändlern zugesagt, weil wir da mehr oder minder in eine Falle gelaufen sind. Haben dann aber noch einen Geheimvertrag mit einer anderen Fraktion abgeschlossen und sind dann schließlich, ohne allen Bescheid zu sagen, schon mal selber in den Dschungel gegangen. Sehr gut. Und haben jetzt quasi, wir sind unsere eigene Expedition. Und mal gucken, wie schnell die anderen hinterherkommen. Ja, also sprich, mit Fraktionen zu arbeiten, ist eigentlich immer ein gutes Mittel, auch so Plots zu etablieren. Richtig, und da ist halt... Was sie halt schön gemacht haben, du hast halt diese andere Kolonie von Al-Anfa, Porto Velvenia. Ja. Und in Porto Velvenia spielt ja die Uturia-Kampagne, Grüne Hölle 1 bis 3. So, und ursprünglich hatte ich überlegt, ob ich die nehme zum Konvertieren. Das Problem, was ich an Grüne Hölle sehe, ist, also es ist eine lange Kampagne. Also wenn ich wirklich sage, ich prang jetzt frisch mit einer Gruppe an, gut, am Anfang kriegen meine Abenteuer so und so viele Punkte, und ich will jetzt komplett eine ordentliche, richtige, lange Südland-Kampagne spielen, ja, dann würde ich Grüne Hölle nehmen. Weil da bewege ich mich immer weiter in den Dschungel und lasse die Kolonie halt weit, weit hinter mir und erlebe ein Abenteuer ums nächste. Verschiedene Kulturen, untergelassene Tempelstädte, irgendwelche Rätsel, die auch mit diesen Aztek-Reliefs durchgeführt werden, wo auch klassisch die Spieler gefordert werden. Oder halt irgendwie total schräge Kulturen, die da unterwegs sind. Da, also für eine komplette lange Kampagne würde ich dann wirklich Grüne Hölle 1 bis 3 nehmen. Mhm. Das Problem ist, die Kampagne ist so ein bisschen railroadig. Sie ist ein bisschen dolle schienig. Rezensionen dazu gibt es auch im Netz, zu finden unter Wiki Aventurica. Und Orkenspalter TV hat alle 3 Bände, ich glaube einzeln und einmal gesamt, rezensiert. Und fässt das danach ja immer schön in seinen kleinen Lego-Filmen zusammen. Wo die Lego-Figuren am Ende auch merken, so jetzt ist die Endschlacht und was wir alles vorher gemacht haben, war im Prinzip egal. Es geht sowieso das. Oh Gott, es passiert sowieso das, was im Abenteuer steht. Ja. Oder wieso sind wir da unterwegs? Naja, Meisterperson X wollte, dass wir das und das holen, also tun wir das jetzt. Also das ist ja schon echt wieder ein Verbrechen an der Spielerschaft. Es gibt so schöne, ich habe es heute in dieser Episode schon mal erwähnt, aber ich tue es gerne wieder, Red Hand of Doom. Rote Hand des Unheils, hat eine wunderbare Mechanik, die sich da sicherlich auch irgendwie anbringen lässt. Das heißt ja nicht, dass im Endkampf alles detailliert dargestellt wird, sondern über die verschiedenen Vor- und Nachteile, also die Punkte, die man sammeln konnte, hat man halt einfach quasi beginnt sozusagen die Endschlacht mit mehr oder weniger herausfordernden Gegnern. Wenn man ganz schlecht war, dann wird hast die Endschlacht du, hast du bei schwierig. Nein, hast du bei DSA am Ende auch. Ja, du hast gerade gesagt, dass du keinen Einfluss hast. Du hast einen Einfluss, aber am Ende ja. Passiert sowieso das, was im Skript steht. Also der Ausgang ist festgelegt. Der Ausgang ist meiner Meinung nach festgelegt. Weil du hast, also am Ende vom dritten Band hast du 2 verfeindete Städte und du kannst dich auf einer von der anderen Seite schlagen und dann im Prinzip durch Sabotage oder durch Unterstützung der eigenen Seite quasi die Endschlacht unterstützen. Und dann positive Effekte für deine eigene Seite erwirtschaften. Ja. Ja, dann gibt es die Endschlacht. Deine positiven Effekte greifen alle irgendwie. Und am Ende gibt es dann aber so doch wieder Deus Ex Machina. Ja, also gut. Denn ist ja, wie du schon sagst, völlig egal, was du vorher für positive Effekte gesammelt hast. Dann gibst sie zwar, aber sie bringen dir nichts. Das ist... Du hast einen Effekt, aber nachdem sie dir was gebracht haben... Passiert sowieso das, was am Ende passieren soll. Ja, da wäre ich, naja, da möchtest du gar nicht sehen, was ich mit dem Spieltisch mache. Richtig. Also. Jedenfalls hätte ich den dann lieber bei IKEA gekauft als im Möbelhaus. Also, das ist die günstiger für meine Grüne Hölle 1 bis 3. Es sollte eine extra DSA-Versicherung für sowas geben. Ergebnisoffenheit, oder? Nein, die Zerstörung, Zerstörungswut der Spieler, wenn sie hinterher mal wieder keinen Einfluss auf den Plot hatten. Plot. Ich habe ja noch eine lustige Geschichte am Rande. Einer Bekannter, mit dem ich immer sehr gerne Savage Worlds spiele, am Dienstag, die haben montags immer eine DSA-Runde, und der hat jetzt tatsächlich die Schnauze voll von DSA und fässt es nicht mehr an, weil er so genervt ist von der, der musste die Filiasso-Kampagne leiten und die ist ja auch relativ railroadig, da hat er dann irgendwann überhaupt keinen Bock mehr drauf gehabt und ja, jetzt hat er ganz die Säge gestrichen, was DSA betrifft. Na gut, ich gebe zu, er hat auch ein, mit Savage Worlds quasi ein neues Kind gefunden, das natürlich zu Recht viel Liebe bedarf. Ja gut, dazu möchte ich sagen, Railroading ist ja die Krankheit eines Abenteuers und nicht eines Systems. Denn wir, ich spreche ja später jetzt der Schrecken der Schädelbucht und das ist ein wunderbar kleines Sandbox-Abenteuer. Ja, aber dazu möchte ich noch ganz kurz sagen, ich weiß nicht, wie viel DSA-Railroading-Abenteuer kennst du? Ich kenne einige und geschätzt wären 95% unter diesem Kriterium zu erfassen. Ja, genauso geht es mir auch. Und jetzt überleg dir mal irgendein anderes System, ist auch völlig egal welches, wo du das auch kennst. Ich bin jetzt nicht so System... Ich kenne relativ viele Systeme, aber mir ist kein System bekannt, was auch nur annähernd diese Machart von Vorherbestimmung, keine Ergebnisoffenheit und Regelmäßigkeit hat. Das ist also schon, natürlich ist das nicht im System bedingt, aber es scheint irgendwie, die Autoren scheinen davon Schluck zu viel genommen zu haben. Sag ich mal ganz vorsichtig. Und jedes Mal, wenn, aber ich meine. Cthulhu wird es ab und zu noch vorgeworfen, Cthulhu-Abenteuern, aber. Weiß ich nicht. Also auch die sind nicht so beschränkt an vorherbestimmten Ereignissen, dass ich... nee. Also eigentlich unfassbar. Gut. Gut. Heute sprechen wir aber über den Schrecken der Schädelbucht. Und der ist... Das Abenteuer ist eine wunderbare Sandbox. Ja. Und ich sag mal so, am Ende... Also, was heißt Sandbox? Wir haben den Eingang, wir werden angeheuert in Aventurien. Dann kommt die kurze Überfahrt. Auf der Überfahrt ist in einem Kapitel beschrieben, da ist auch Langeweile, Moral, der obligatorische Mord. Man kann ein bisschen rumdetektivieren. Und was man da tut oder nicht tut oder sich mit einigen Charakteren schon anfreundet oder nicht, landet dann aber wieder quasi auf einem zentralen Punkt. Ich nenne es mal jetzt eine Weiche. Ja. Also ich verzweige mich in verschiedene Schienen, lande aber wieder auf einem bestimmten weichen Punkt, wo ich landen muss. Das heißt, es tritt ein Ereignis ein, was zwingend ist für das Abenteuer. Wie ich dann aber nach dieser Weiche wieder verfahre, ist wieder frei. Dann kommt halt am Anfang eine kleine Inselerkundung. Wenn das abgeschlossen ist, lande ich in der Kolonie. Das heißt, das Landen in der Kolonie wäre dann wieder eine zentrale Weiche, wo sich die verschiedenen Stränge wieder treffen. Dann habe ich die Möglichkeit, mich in der Kolonie kundzutun. Und da ist dann wieder, da gehen 20 Weichen, also 20 Schienen gehen von der Weiche ab. Weil ich habe wirklich eine Sammlung an möglichen Ereignissen und diese Ereignisse werden getriggert oder verursachen, im Abenteuer nennt es sich Essenzsplitter, die ich fast wirklich 1:1 in eine Ereignisleiste von Warhammer umwandeln könnte. Ja. Mit Ereignisse treten ein, und je nachdem, wie die Abenteurer, Schrägstrich Helden, darauf reagieren, werden wenig oder viele Essenzsplitter generiert. Ja, und dann gibt es verschiedene andere Ereignisse, die eintreten, wenn ein gewisses Level an Essenzsplittern erreicht wurde. Mhm. Und die dann auch sich für sich selbst aber auch wieder zu weiteren Essenzsplittern beitragen können. Und da würde ich dann auch ähnlich sehen, am Anfang würde ich das verdeckt halten als Spielleiter. Sobald dann aber den Spielern irgendwie auffällt, irgendwas ist komisch in der Kolonie, da würde ich das dann öffentlich zeigen und denen auch zeigen, dass quasi das, was sie tun oder wie sie auf bestimmte Situationen reagieren, nicht irgendwie förderlich für das Gesamtklima in der Kolonie sind. Aber da muss ich gleich noch ein bisschen mehr zu erklären. Jetzt würde ich ganz kurz in die Pause gehen. Ja, dann gibt's kurz Werbung. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen. So, und damit wieder willkommen zurück aus der Pause. Und es geht weiter. Gut, also ich bin jetzt in der Mischung aus Abenteuerzusammenfassung und der Mechanik der Essenzsplitter. Und ich hatte ja gesagt, die kann man im Prinzip 1:1 überführen in die Ereignisleiste oder Fortschrittsleiste von Warhammer. Also je nachdem, wie man einige Situationen löst, gibt es halt 1, 2 oder 3 Essenzsplitter. Je nach Gewalttätigkeit, die die Spieler an den Tag legen, um irgendwelche Situationen zu lösen. Und das steigert dann natürlich die böse Kraft, die man am Anfang irgendwie aus Versehen aufgeweckt hat. Also spätestens hier sind wir arg im Spoiler-Teil des Abenteuers. Weil im Untergrund rumort natürlich eine dämonische Kraft. Und zwar der Schrecken der Schädelbucht. So, also während man jetzt nach der Überfahrt in der Kolonie ankommt und eigentlich anlegt und alle sich freuen, dass sie jetzt endlich heil angekommen sind, wird man halt am Pier empfangen von der halben Kolonie, die als erstes wieder aufs Schiff will und nach Hause. Weil die Kolonie ist bis kurz vor den Abgrund regiert. Es herrschen Krankheiten, es herrscht Unruhe, es herrscht Unverständnis der führenden Riege und die Kolonie ist am Ende. So, aber Schiff fährt nicht nach Hause, mit den Leuten muss halt klargekommen werden, es gibt Hungersnöte und da gibt es halt verschiedene Situationen, die halt die Spieler deeskalierend oder eskalierend behandeln können und irgendwann merken sie halt, dass umso stärker eskalierend sie unterwegs sind, umso stärker verschlimmert sich das ganze Dasein in der Kolonie, bis dann und Spielern irgendwann klar wird, also bis jetzt sind ja auch alle klargekommen, wieso drehen jetzt alle von am Rad? Und das heißt, man, dem Spieler wird quasi klar, irgendwas passiert im Hintergrund, was so nicht sein sollte. Mhm. So, und dann startet im Prinzip der Haupt-Sandbox-Teil, dass ich habe verschiedene Fraktionen. Ich habe halt das Militär, ich habe Separatisten, die halt in den Dschungel gehen wollen und ihre jenseits von kapitalistischen Dünkel ihre eigene Kolonie gründen. Ich habe die Bauern, ich habe den Mob. Ich habe die Herrschaftsstruktur und die haben halt alle unterschiedliche Ansichten, wessen Schuld das denn überhaupt ist. Ja. Und für jede Fraktion habe ich, glaube ich, so 1,5, 2 DIN A4 Seiten, was die meinen, was man tun sollte. Dann, was der Teil wäre mit, wenn die Helden mitmachen. Oder was der Teil wäre, wenn die Helden sagen, ihr seid ja bekloppt, das kann gar nicht der Grund sein. Zum Beispiel das Militär sieht halt, das Militär sieht die Eingeborenen der umgebenden Dörfer als Störenfriede. Den hat man halt ihr Land weggenommen und auf einmal sind die böse geworden. Die haben jetzt irgendwas gemacht, dass es hier einem schlecht geht. Die haben einen bestimmten Schamanen oder sowas haben. Und dann startet eine Strafexpedition. Oder die Führungsriege meint auch irgendwie, das wäre eine nahegelegene Gruppe von Schwarzogern. Also Dschungeloger. Da müsste man mal hingehen und die alle umbringen. Die haben bestimmt auch irgendwas Böses gemacht. Und da gibt es dann, ich glaube, 10 verschiedene Fraktionen und Möglichkeiten, die meinen, damit müsste sich die Situation bessern lassen. Mhm. Und da habe ich auch im Abenteuer eine kleine Tabelle, die aber dann noch genau sagt, hat das denn irgendeinen Effekt auf die Gesamtstruktur? Ja, nein. Oder es wäre einfach nur ein Nebenplot. Oder wie könnte ich das umbiegen? Ja. Und da kann ich dann, also im Sinne einer, ich bin jetzt in der Stadt, ich habe quasi 10 verschiedene Questgeber, und als Spieler kann ich mir überlegen, welchen von den Faden greife ich denn jetzt ab? Ich muss jetzt halt nicht als Spielleiter die irgendwie dahin kloppen, ihr müsst jetzt den und den fragen, damit er euch auf seinem Boot mitnimmt und ihr da und da hinkommt. Ja. Sondern ich bin recht frei zu sagen, hier sind 10 verschiedene Möglichkeiten, was wollt ihr denn tun? Oder die kommen halt selber auf die Idee, wir schlagen uns auf die Fraktion oder wir gründen unsere eigene Fraktion. Ja, oh, das klingt doch ganz gut. So, wenn... Da können sich halt, kann man sich relativ lange austoben. Da kann man sich relativ lange austoben und das landet dann halt irgendwann wieder an dem, ich sag mal, an einer Weiche, wo sich die 10 Schienen wieder treffen und die ist dann halt irgendwann die Erkenntnis, stand auch in einer Rezension, irgendwann wird dem geübten DSA-Spieler klar, bei magischen Problemen muss man Ureinwohner um Hilfe fragen. Also geht es dann in den Dschungel zum nächsten größeren Dorf, wo der Schamane dann halt irgendwie einem erklärt, mit irgendwie im Prinzip würde man einem helfen, aber ich brauche folgende 3 Gegenstände. Und da geht dann eine MacGuffin-Suche los. Mhm. Bei 3 verschiedenen Orten muss man 3 verschiedene Gegenstände finden und einer von denen spielt aber auch zum Beispiel auch in der verfallenen Echsenruine, wo auch irgendwelche Echsenmenschen hausen. Und da wäre zum Beispiel das Einfachste, da komplett die Warhammer-Echsenmenschen reinzusetzen. Ja. An anderen Stellen trifft man halt alle andere Eingeborene oder halt irgendwelche anderen Viecher, die da in dem Kontinent wohnen. So, und wenn man das dann irgendwie geschafft hat, dann gibt es das dramatische Finale, wo man dann wieder in die Stadt rein muss und das Ritual durchzuführen, um das Böse zu besiegen. Ja. Und das ist dann natürlich davon abhängig, wie viel Essenzsplitter hat man bis dahin schon gesammelt. Weil ab irgendeinem Schwellenwert bricht halt die offene Revolte aus. Und dann muss man sich auch gucken, auf welcher Seite bin ich denn bei der Revolution? Ja. Oder kann ich versuchen, die Revolution aufzuhalten? So, das wäre so die Zusammenfassung und auch, dass ich die Mechanik der Essenzsplitter 1:1 in Ereignisleiste übernehmen kann. Ja. Das heißt, wenn ich das Abenteuer dann leiten will, brauchst du natürlich die Karten. Da hatte ich schon gesagt, ich nehme mir die PDF-Datei oder ich scanne die ein und knall einfach mit Word ein anderes Textfeld drüber. Bumm, dann habe ich meine Karten. Bitte? Paint sagt das so gut. Ja, mit Paint. Jo. Oder ich habe früher ziemlich viel Visio benutzt, das ist aber kostenpflichtig, aber da kann ich halt schön auch mit den Textfeldern arbeiten. Hm. Ja, dann brauche ich natürlich Monsterwerte für Warhammer. Da muss ich mir am besten, entweder ich nehme die Kreaturenbox oder ich nehme frühere Abenteuer. Und für die Echsenmenschen würde ich halt einfach Orks vorschlagen. Also die großen Sauruskrieger sind Orks. Die kleinen Skinks würde ich einfach Goblinwerte nehmen. Mhm. Die haben noch den Unterschied, die sind kaltblütig. Das waren damals Regeln, dass sie immun gegen Psychologie sind. Das heißt, ich würde denen Sachen geben, wie alle sind in Disziplin trainiert. Oder es gibt ja verschiedene Zustandskarten, wie geblendet oder angeschlagen. Ja. Da würde ich dann einfach rausregeln, das gilt dann halt nicht zwei Runden, sondern nur eine Runde. Also die sind relativ unbeeindruckt durch solche Sachen. Ansonsten für die verschiedenen militärischen Fraktionen oder Siedler, ich habe meine NPC-Karten aus dem Kreaturenarsenal. Ich habe meine einzelnen Soldaten aus Ein Sturm zieht auf. Oder ich nehme die Soldaten-NPC-Karte und gebe denen immer noch mindestens ein, zwei gute Kampfaktionen mit. Jawohl. Und die Skinks, also das sind die kleinen, kleinwüchsigen Echsenmenschen, die halt so flinker sind, die haben Blasrohre, die vergiftet sind. Da gibt es dann die klassische Warhammer 3. Edition Giftregel, dass wenn die kritische Wunden verursachen, verursachen sie auch Erschöpfung in der gleichen Höhe wie die kritische Wunde. Mhm. Das heißt, die könnten halt schön giftig eingreifen. So, was ich dann noch anpassen muss, ist Götter und Magier. Und zwar, ich habe fast für die meisten aventurischen Götter auch eine Warhammer Pendant. Ich habe für die Staatskirche Praias habe ich halt Sigmar oder halt der Lichtorden. Für Naturgottheiten habe ich halt Tal, Rühe als Gottheit oder für Zauberer Jadezauberer. Zum Beispiel in einer Szene gerät so der Trash-Talk zwischen zwei Magiern außer Kontrolle. Und der eine steht halt auf seinen Flammenstrahlen und seinen Ignisfero-Flammenball. Das wäre natürlich ein klassischer Feuermagier. Und sein Kollege steht halt auf so Sachen wie Guardiano Paradei und Blitz dich Find. Das wäre also ein klassischer aus der Himmelsschule. Ja, du hast ja bei Warhammer diese 8 Magierichtungen. Richtig. Und jeder menschliche Magier ist einer Richtung zugeordnet. Richtig, weil er halt sich auf eine Farbe konzentriert oder überhaupt um die zu bewerkstelligen. Bei DSA habe ich ja meine verschiedenen Schulen. Und die habe ich dann einfach so genommen, ich gucke mir halt die Werte von dem Zauberer an. Und wenn er halt 5-6 Feuerzauber hat und zwei andere Sachen, dann weiß ich, der wird in die Richtung gehen. Oder der eine hat Blitz dich Find und noch irgendwas anderes Flashbangiges, dann weiß ich, würde am ehesten dazu passen. Ja. Und dass die untereinander, die Akademien, dann deren meine Universität ist geiler als deine, recht schnell durcheinander geht, lässt sich auch glaubhaft darstellen. Ja. Zum Beispiel dann ist da halt diese Separatistenfraktion mit irgendeiner, ich sag mal, Ökotante, die meint, die kapitalistische Welt hinter sich lassen zu müssen. Die ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, Aves geweiht oder sowas. Die kann man halt original in entweder gar nichts machen, dass sie einfach irgendwie an einer weltlichen Universität war, oder halt eine Ria-Priesterin oder Tal oder eine Bernsteinzauberin, die irgendwie mitgekommen ist und meint, sie muss jetzt in die Wildnis. Mhm. Also da findet man recht schnell ein Äquivalent. Ja. Ja, Fortschrittsleiste 1:1 übernehmen, hatte ich schon aufgelistet. Am Anfang das Ganze verdeckt, später dann offen halten. Da gibt es auch ein Pendant zu. Es gibt in der Warhammer 3. Edition ein Abenteuer in der Chaosbox, also in der Kornbox. Ja. Da geht es um eine Stadt, die man verteidigt gegen angreifende Wikinger. Also Norse, Plünderer. Und es gibt x Situationen, in denen die Spieler halt so richtig zeigen können, was für eine Art ein Schläger und Kaputtmacher und die Norse sind böse, da müssen wir auch die alle Gefangenen tot machen. Und das unterstützt natürlich Korn, den Blutgott. Und es gibt auch eine Leiste dafür. Und da besteht die Gefahr, dass die Spieler selber dem Blutgott verfallen, weil sie sich halt in diesem Gemetzel verlieren und der gepflegte Abenteurer tötet Gefangene und sticht auch in jeden Verletzten nochmal rein, damit die nie wieder aufstehen. Der gepflegte Abenteurer macht keine Gefangenen, so geht das. Richtig. Wollen sie denn Gefangene haben? Ich glaube, nein. So, und da in der ersten Hälfte ist halt auch in dem Abenteuer, in dem Kornabenteuer gibt es eine Leiste mit, wie die Situation handeln und was das für Auswirkungen hat. Ja. Und spätestens, wenn einer so den ersten Schwellenwert überschritten hat, wird das Ding halt öffentlich hingelegt. Und da ist ein dicker Kornsymbol drauf und wenn die halt weiter marodierend durch die Gegend ziehen, geht die Leiste immer weiter hoch. Ja. Bis sich auch unter Umständen einer der Spieler in den NSC verwandeln kann, gegen den dann der Endkampf geführt wird. Weil er halt so weit jenseits von Gut und Böse ist. Ja, darf ich dann doch nochmal eine dringende Konvertierungsfrage? Ja. Du hast ja bei DSA an quasi bösen Göttern, in Häkchen, ja, nicht nur den Namenlosen, aber jedenfalls hast du ja bei Warhammer die 4 Chaosgötter. Richtig. Wie machst du denn das? Einfach. Und zwar, als ich mir damals die grüne Hölle angeschaut hatte, das zentrale Thema für die grüne Hölle ist so eine Krankheit, die die Kolonie heimsucht. Okay, genau, da haben wir... Und, richtig, da ist halt mir sofort ins Auge gesprungen, Nörgel. Ja. Krankheit, Verbreitung von Krankheit. Und da gibt es dann noch irgendwann so einen bösen Spinnenkult mit Leuten, die sich auch in Spinnenmonster verwandeln, mit die auch vor Krankheit triefen. Ja, also sprich quasi mal das Thema angucken und dann den jeweilig passenden Chaosgott dafür. Und der passende Chaosgott für Schrecken der Schädelbucht wäre halt... Also man, es kommt halt diese Entität der Schrecken, der Schädelbucht und die benimmt dann halt Besitz von, nein, sie nimmt nicht Besitz von den Kolonisten an, sondern sie verstärkt Phobien, Ängste und negative Eigenschaften. Und das ist eigentlich auch so eins der klassischen Warhammer-Themen. Die Chaosgötter sind verstärkte, ich sag mal, negative Eigenschaften oder Gefühle. Mhm. Zum Beispiel Slaanesh ist diese ganze Sensations- und Lustsucht, die halt ins Extreme gekehrt ist. Khorne ist so dieses Auskosten der Gewalttätigkeit. Und Sinch wird ja immer dargestellt als, also als eine Art vogelartiges Wesen und aber auch als großer Manipulator. Mhm. Und in diesem Abenteuer ist es halt, dass diese Chaos-Entität, die auch ein Dämon ist, in der Gestalt eines verrotmotternden Geiers, passt halt wie Faust aufs Auge auf Zinsch. Und ja, er schafft es halt auch, in den, je mehr Kraft er gewinnt, umso mehr Leute beeinflusst er, die dann halt ihren negativen Eigenschaften nachgehen. Und deshalb eskalieren dann halt normale Konflikte sehr schnell in Gewalt, die dann wiederum zu noch mehr Kraft des Dämons führen. Ja. Ohne dass er jetzt wirklich direkt von irgendwelchen Leuten Kontrolle übernimmt und sie zu irgendwas bringt. Das Schöne ist auch, wenn man das dann am Ende löst, wissen die Leute jetzt nicht unbedingt, dass sie von einer Chaos-Entität beeinflusst wurden. Dachten halt, die hatten einen schlechten Tag und sind deshalb ausgerastet. Ja. Ja, deshalb in diesem Abenteuer klassisch Faust aufs Auge passt Zinsch, der große Verführer und der Wandler der Wege. Ja. Und halt in Grüne Hölle 1 bis 3 war es halt Nörgel. So, dann habe ich als Punkt, Krankheiten dürfen natürlich auch nicht fehlen. Weil, also ich erzähle mal kurz was zur Kolonie. Sudenburg wurde halt auf so großen Findlingen errichtet, aus militärischen Gründen. Und die haben oben auf diese einzelnen Findlinge halt Brücken gebaut und Holzhäuser, weil es halt Schutz gegen die umliegende Wildnis ist. Ist eigentlich auch ziemlich gut. Problem ist, das Ganze liegt in einem Sumpf. Und die Mücken und die ständige Hitze und die Krankheiten sorgen halt dafür, dass die Bevölkerung daran ziemlich schnell zugrunde geht. Ja. Und x Bevölkerungsmitglieder leiden halt an dieser Pantherfieber. Und da wäre es schön, also es gibt ja die Krankheitsregeln in Warhammer. Ich muss, wenn die da irgendwas anfassen oder ins einzige Bordell der Stadt ziehen, wo auch im Prinzip jeder, der dort angestellt ist, ansteckend ist, müssen halt x und einen Robustheitswurf durchgeführt werden. Und dann könnte man denen zum Beispiel das Grimm-Dunkelfieber geben. Das ist eine recht schwache Krankheit. Würde aber, also es geht jetzt nicht darum, dem Spieler halt irgendwie eine Todkrankheit an den Hals zu hetzen, damit er jetzt dadurch irgendwie arg in seinen Fähigkeiten beeinschränkt ist, weil dann könnten sie auch auf die Idee kommen, so hier ist Nörgel am Werk, hier sind ganz böse Krankheiten. Ja. Es geht ja nicht darum, quasi Druck aufzubauen, dass die Spieler Aktion machen müssen, um das, die Krankheit quasi zu verhindern, sondern eher um Fluff zu verbreiten, zu deutlich zu machen, hier sind alle. Richtig, und vor allem da passt eigentlich. Das zu Deutsch nennt es sich halt Grimm-Dunkelfieber. Ja. Und im Englischen ist es das Grimdark Fever. Und Warhammer hatte ja immer den Stempel Grimdark. Mhm. Rechts oben TM. Deshalb ist das Grimdark Fever eigentlich ideal. Also, Grimdark macht das, glaube ich, irgendwie negative Eigenschaften. Also, sie ist nicht schwer und sie macht negative Eigenschaften auf Intelligenztests. Mhm. Knallt man, also lässt alle möglichen Leute Tests machen und irgendwann kriegt halt einer. Und dann merkt man halt auch, dass man selber dagegen nicht gefeit ist, dass hier alle am Rumseuchen sind. Weil wenn die Spieler marschieren da durch, um sie herum sind alle am Rumseuchen und sie marschieren da lang mit die, ich bin der Held, mir kann gar nichts passieren. Ja. Muss man verhindern. So, dann hatten wir vorhin über die Ortskarten gesprochen. Zum Beispiel habe ich einmal die Karte Audienzsaal. Ziemlich zu Anfang ist eine Szene, wo man zur aktuellen Regentin eingeladen wird. Ja, da muss ich nochmal erläutern, was heißt, du hast die Karte? Die Karte liegt also Warhammer. Die Karte liegt Warhammer bei. Ja, okay. Auch in Deutsch. Und da gibt es halt den Audienzsaal, wo man halt am Anfang eingeladen wird. Also wenn man eine relativ gute gesellschaftliche Stellung hat oder sich unterwegs angestrengt hat, dann wird man halt mit eingeladen und lernt die aktuelle Despotin oder die Gouverneurin kennen. Und merkt halt, dass bei der auch nicht alle Tassen richtig sitzen, weshalb die Bevölkerung natürlich arg am Stock geht. Und lernt aber auch verschiedene Charaktere kennen, mit denen man später Sachen unternehmen kann. Ja. Da würde sich zum Beispiel der Audienzsaal anbieten. Der hat zum Beispiel Eigenschaften auf verschiedene Charisma-Würfe oder Sozialaktionen. Dann später, wenn es in die Ruine geht, zu den Echsenmenschen, gibt es auch die Ruinenkarte, die Aktionskarte. Oder halt generell für die ganze Siedlung kann man halt die Karte benutzen, eine ländliche Ansiedlung, die halt dazu führt, dass man halt als Außenseiter erstmal zwei schwarze Würfel auf alle sozialen Aktionen bekommt. Mhm. Und halt auch die Bewohner eine stärkere Disziplin gegen einen haben, weil sie halt einen als Außenseiter wahrnehmen. Ja, also ich bin von diesen Karten durchaus begeistert. Die würde ich auch auf andere Systeme umsetzen. Also bei Pathfinder auch -2 auf soziale Aktionen, das lässt sich ja leicht umwandeln. Also der Vorteil einer Karte liegt einfach darin, du musst die halt hinlegen und dann hat sie jeder im Blick. Richtig, genau. Weil irgendwo im Regelbuch steht, es regnet, alle haben -2 auf Bewegung. Ja, ich vergesse was auch ständig immer. Richtig. Genau, das ist das Ärgerliche. Und wenn du eine Karte vor dir hast, wo das alles schön draufsteht, und wenn das nur so eine Kleinigkeit sind, das soll ja auch nur hauptsächlich, sage ich mal, die Stimmung fördern. Geht ja nicht darum, dass jetzt alle sozialen Interaktionen verpatzt werden, sondern es geht darum, dass man ein bisschen mitkriegt, aha, okay, man hat dieses Außenseiter-Feeling, man muss da erstmal reinkommen und irgendwann wird diese Karte denn ja, oder das soziale Stigma sozusagen ja weggehen. Richtig. Das finde ich schon ganz interessant. Richtig. So, dann kommen wir zu den Kämpfen. Ich habe ja im Abenteuer, ich habe die Schwarzoger, gegen die ich kämpfen kann. Ich habe verschiedene Bewohner der Kolonie gegen die. Was sind denn eigentlich Schwarzoger? Sind das dunkelhäutige Oger? Richtig. Ja, cool. Im einen Band ist sogar ein Bild mit einem dunkelhäutigen Oger und einem kleinen, verängstlichen Kind. Ja. Und das könnte fast ein Warhammer-Bild sein, denn der Oger hat zwei Totenschädel am Gürtel hängen. Das sieht mal ausnahmsweise vernünftig aus. Also da kann man natürlich original die Werte von Ogre-NSCs aus, wenn man es denn schon hat, Heroes Call benutzen. Mhm. Da werden die Ogre eingeführt und da ist auch im Abenteuer sind auch Werte von einem Ogre-Anführer oder von normalen Ogre. Also die laufen rum mit 6-7 Stärke, 6-7 Widerstand und drei von denen sollten auf jeden Fall eine Abenteuergruppe in Atem halten. Ja, kurz sagen, das klingt alles ganz vernünftig, um ordentlich Action zu machen, auch bei höherstufigen Helden. Richtig. Und, also wenn es dann an die Kämpfe rangeht, oder auch, also das, der Teil mit der Ruine, ich glaube, der kommt auf einer 2/3 DIN A4 Seite unter. Ich habe zur Ruine keinen Plan und ich habe keine genaue Anzahl von Echsenmenschen, weil es ist halt so einer von drei möglichen Teilen, wo ich was besorgen muss. Ja. Und, also ich habe verschiedene Möglichkeiten, was ich da finden kann oder was ich da tun soll. Wenn ich jetzt eine längere Ruinenexpedition haben will oder ich will jetzt erforschen, ich will Räume haben, dann schnappe ich mir halt entweder Uturia, die Grüne Hölle 1, weil da habe ich eine größere Echsenstadt. Ja. Oder aber, wenn ich einen schönen Plan haben will, schnappe ich mir eins der frühen Warhammer Echsenmenschen-Armee-Bücher. Die gibt es bei eBay für 5, 6, 7, 8 Euro. Du meinst vorher die zum Tabletop? Die zum Tabletop. Ja. Da habe ich auch oft so eine Art Grundrissplan einer Echsenstadt und ja, auch mit groben Beschreibungen, was das für Gebäude sind. Okay. Das heißt, die könnte ich damit unterfüttern. Mhm. Weil die Echsen, also eine Echsenruine ist halt dem Abenteuer nicht beigelegt. Ja, ja, ansonsten gibt es beim Greifenklau-Forum auch so eine Kartensammlung, die können wir auch nochmal verlinken, da dürfte sich auch was finden. Also ist ja zum Beispiel von Wizards of the Coast ein riesiges Kartenarchiv, was sie öffentlich gemacht haben. Okay. Du nennst ja immer gerne Ulysses als Quelle. Ja. Da kann man ja, zur Echsenstadt, aber zum Beispiel was zu Schlangenschädel an Kartenmaterial verfügbar ist, da dürfte, könnte auch Passiges dabei sein, sage ich mal so. Ich spiele es ja selber, deswegen kann ich jetzt schlecht mir das angucken. Also wie gesagt, in Grüne Hölle 1, Porto Velvenia, sind mehrere. Da ist mindestens irgendeine Art komischer Spinnentempel. Dann ist später eine verlassene Gryphonenstadt, wo aber auch dann so ein schickes Rätsel eingebaut ist mit diesen aztekischen Reliefs, ja, die halt quasi im Relief verraten haben, wie man durch irgendwie ein Labyrinth an Fallen kommt. Okay. Da kann man, das könnte man nehmen und an der Stelle einbauen. Ja. An der Stelle kann ich noch von Duttonslayers Vorngrass empfehlen. Das ist ja ein quasi elfische Ruinen, die im Dschungel untergegangen sind, überwuchert sind. Das ist so ein Setting, das 10, 12 Seiten umfasst. Und seit längerem sind wir dabei, das zu übersetzen, was unter anderem lange dauert, dass der Siko eine neue Karte dafür baut. Die okay. hat er mir mal auf dem Grenzland-Tink gezeigt. Und die Karte, die wird richtig, richtig gut. Also wenn man eine kleine Karte braucht, die wird werde ich auch gut weiterempfehlen können. So eine schöne kleine 3D-Karte. Finde ich immer sehr gut, wenn du diese 3D-ISO-Optik hast. Okay. Das mag ich immer persönlich sehr. Ich auch. Ja. Gut, dann müssen wir gucken, ob sie dann schon fertig ist oder ob sie auch eine Arbeit dann verlinken kann. Genau. Auf jeden Fall, sie ist relativ, ist nicht so ein Riesendungeon jetzt, aber ich denke mal, das wird ja wahrscheinlich auch ganz gut zu dem Ding passen. Richtig. Also die Echsenstadt soll auch verlassen sein und da leben halt noch irgendwelche versprengten Echsenmenschen. Ja. So, für Kämpfe im Allgemeinen hatte ich schon in einer anderen Folge gesagt, es gibt eine Tabelle vom Emiricol im FFG-Forum. Da müssten wir den Link raussuchen und anhängen, wo man halt nachschauen kann, aus wie vielen Charakteren, also aus wie vielen Warhammer-Charakteren besteht meine Gruppe, welchen Rang haben sie und sind sie in Nahkampf trainiert und ist irgendeiner Slayer oder hat rücksichtslose Spalten, weil dann kann ich fast eine Zeile tiefer nachschauen und dann eine Auflistung, was ich ungefähr den Spielern an Gegnern entgegenwerfen sollte, dass zumindest einer der Spieler kaputt geht oder die Monster kaputt gehen, bis deren Moral zusammenbricht und sie sich zurückziehen. Ja, also sprich, bei Warhammer kann ich auch die Kämpfe balancieren. Ja. Wobei Warhammer macht es eigentlich einfacher. Die haben einfach, sie haben für die Monster haben sie so eine Art Totenschädellatte eingeführt. Ja. Mit der man aber sehr schwer arbeiten kann. Irgendwie 4 Totenschädel zu 3 Totenschädel heißt nicht 25% gefährlicher oder so. Also die lassen sich untereinander schwer vergleichen und sie lassen sich mit den Rängen der Spieler schwer vergleichen. Das haben sie ungünstig gelöst, sag ich mal so. Okay, ja. Ja, gut, letztlich ist das ja so oder so immer ein Problem, auch bei, nehmen wir mal wieder Pathfinder als Beispiel, wenn du da deine, sag ich mal, Achtergruppe hast, du machst eine CR8-Begegnung, kommt das A sehr auf die Gruppe an. Ich habe jetzt bei Kingmaker sehr eingespielte Pathfinder-Spieler, die auch gerne Taktik anwenden und auch kreative Lösungen machen. Da kann ich eigentlich schon damit rechnen, dass die in der C8-Begegnung quasi, dass wir da 2 Minuten brauchen. Okay. Das heißt, da bin ich dazu übergegangen, eigentlich immer selber was zu bauen. Insbesondere macht da meiner Meinung nach der Verlag von vornherein in Häkchen einen Fehler. Sie bauen nämlich entweder Einzelgegnerbegegnungen, mächtige Einzelgegner oder viele kleine Gegner. Was sie aber nicht machen, ist zum Beispiel ein starker Einzelgegner mit mehreren Minions zu verpacken. Ja, und das muss man dann halt selber bauen. Das hat zum Beispiel unser Spielleiter bei Schlangenschädel auch gemacht. Wir sind ja auch alle recht knackig dabei, sag ich mal. Also sprich, kennen uns ganz gut in den Regeln aus und wissen, wie so ein Gegner zu Boden zu bringen ist, sagen wir es mal so. Und da ist das schon ganz spaßig, wenn das dann auch herausfordernd ist. Genau, ja, also sprich, auch bei Pathfinder ist das Balancing sicherlich nicht leicht, aber da kann ich dann sozusagen damit arbeiten, dass ich einfach das CR-Level meiner Gegner erhöhe. Dafür habe ich dann ein paar weniger Begegnungen, aber dafür knackigere. Das ist halt einfach spannender. Insbesondere, da man da oft bei Kingmaker jetzt zum Beispiel auch nur ein, vielleicht zwei Begegnungen am Tag hat. Das heißt, der Magier und so weiter weiß auch, dass er seine Ressourcen raushauen kann ohne Ende. Okay. Von daher würde ich das CR-Level, das so wie bei Warhammer, wenn ich weiß, Slayer dabei, ne, Crit-Level gleich erhöhen. Richtig. Ja. Ja gut, also sprich, Balancing kriegen wir so halbwegs hin mit den vorhandenen Methoden. Ich hatte jetzt x Sachen erzählt mit Namen anpassen, Götter anpassen, Ortskarten und Ereignisleiste. Und als ich mir jetzt das Abenteuer nochmal wirklich im Detail durchgelesen habe, ich muss inhaltlich nichts verändern. Also es ist alles 1:1 in die Warhammer-Welt übernehmbar. Ich hab Situationen innerhalb der Kolonie, die sind schon hart, die sind Warhammer-esque. Wenn halt Morde innerhalb von Familien durchgeführt werden oder irgendwelche Leute, die durchdrehen und Amok laufen, das könnte ich auch original in Warhammer Abenteuer der dritten Edition lesen. Mhm. Das ist nicht so high-detail, dass man es nicht sofort 1:1 in Warhammer verwenden könnte. Ja, das ist ja schon mal vom... Also ich hab den Dämon, den kann ich durch Zinch austauschen, der hat auch gleich eine Vogelform. Die Dschungelbewohner kann ich 1:1 übernehmen. Ich habe zum Glück keine Traumreise, die ich irgendwie umschiffen muss, sondern alles drin. Dann gibt es noch ein Orakel, da ist dann auch eine nackte Frau dabei. Auch wieder ein Bild, was man hochhalten kann. Ich muss also sagen, bei Warhammer wurde mir noch kein Bild einer nackten Frau angeboten, soweit ich mich erinnere. Richtig. Ein Skandal eigentlich. Vielleicht wird das ja zu Folge 50 etwas kleines Jubiläum. In der letzten Folge habe ich auch ein Bild von einer Dämonette gezeigt. Ah, richtig, stimmt. Richtig, aber die war so stark gepierst, das galt schon nicht mehr als nackt. Ach, die waren danach so stark gehackstückelt, richtig. Hätte ein Bild von einem Fundament besser gepasst. Ja, sie hat sich an ihre eigene Dimension zurückgezogen. Besser ist das. Ja, ich hab Echsen, die da rumlaufen, die kann ich allein original durch Warhammer-Echsen ersetzen. Ich habe Kultgegenstände, ich habe eine Kultstätte. Das kann ich alles 1:1 übernehmen. Da muss ich nicht mal nachdenken. Da muss ich einfach nur das Namensschild ändern und der kann original weiterlaufen. Ja, na gut. Dann das macht ja auch eine Konvertierung ganz sinnvoll. Also wenn du jetzt wirklich nur den Plot übernommen hättest und jetzt die ganzen Fluff-Elemente aber alles nochmal hättest austauschen müssen, dann wär's ja auch kein hättest du letztlich das Abenteuer nicht kaufen brauchen. Dann hättest du hier quasi den Grundplot genommen und komplett selber geschrieben. Wenn ich zu viel nebenbei machen muss, dann bräuchte das Ding auch nicht. Ja. Und da ist halt die Idee, irgendetwas... Ich sage mal, da bietet sich ein Südland-Abenteuer mehr an als andere Abenteuer, die halt irgendwie in die Tagespolitik eingreifen oder ähnliches. Aber ich sage mal, eine Kolonie mit Dschungel ist bei DSA das gleiche wie bei Warhammer. Ja. Ich kenne die Umgebung nicht. Ja, das heißt, Abenteuer zu 99% übernehmen. Der kleine Schwachpunkt von der Schrecken der Schädelbucht ist, die Reise durch den Dschungel oder die Möglichkeiten, da sind auf anderthalb DIN A4 Seiten beschrieben. Das heißt, ich habe keine ausufernde Dschungelbeschreibung und welche Monster ich da alle begegnen kann. Und die finde ich aber sehr schön in halt zum Beispiel Porto Velvenia. Ich habe auch in den Warhammer Armeebüchern steht halt auch, was für tolle böse Monster da im Dschungel leben und Ameisen, die einem die Füße durchknabbern. Das ist auch keine Werte für. Richtig. Hier habe ich zumindest DSA-Werte dafür. Ja. Das heißt, ich kann es irgendwie grob einordnen und... Also ich hab geile Dschungelmonster in Uturia, in Grüne Hölle 1 bis 3. Ich habe irgendwelche 5 Meter Riesen-Axolotls, die Leute auffressen. Und weil die so halb durchsichtig sind, kann man halt sehen, den letzten Abenteurer, den sie gerade verdauen. Das heißt, man weiß schon mal, auf welchen Loot man sich freuen kann. Richtig. Ich habe so Sachen wie Vampiräffchen, die rumspringen und einen angreifen und das Blut aussaugen. Ich habe Blutkolibris, die einen anpieksen und das Blut aussaugen. Ich habe irgendwelche komischen Schlingpflanzen, die so einen Duft verstreuen, sodass man sich hinlegen will. Ich habe irgendwelche komischen Halbechsen mit Rückenkamm. Ich habe das Säbelzahn-Eichhörnchen. Und das, sehr schön. Das Geilste am Säbelzahn-Eichhörnchen ist, es hat irgendwie eine Regel, dass es ist knuffig. Und bevor man es hauen darf, muss man irgendwie Willenskraft oder sowas bestehen bei DSA. Und das kann man original umsetzen in eine Disziplinprobe bei Warhammer, bevor man sich dazu durchringt, ein kleines knuffiges Säbelzahn-Eichhörnchen zu hauen. Ich habe neulich auf dem Blog von Meisterpersonen nochmal ein wenig zu DSA diskutiert. Ja. Weil hier durchaus an dieser DSA 3W20-Probe versus Attributsprobe dran interessiert bin. Ja. Also Hintergrund ist, dass es halt eine extreme Chancenungleichheit gibt. Wenn du eine 3W20-Probe erschwert hast gegenüber einer erschwerten Attributsprobe, dass du damit eigentlich immer besser fährst. Mhm. Und eigentlich möchte DSA 4 wohl gar keine Attributsprobe machen, weswegen mich das wundert, dass hier eine drin ist. Also die ist in Noturia, ich kann jetzt nicht genau sagen, auf was die Probe geht. Ja, oder sie war vielleicht auf Körperbeherrschung oder Selbstbeherrschung, das geht natürlich auch. So was Ähnliches. Und DSA 5 soll das denn ja quasi komplett. Da soll es denn quasi noch Talentproben und keine Attributsproben mehr geben. Okay. Fand ich ganz interessant. Also ist ja noch Stand Beta, aber das ist auch die einzige Möglichkeit, dass du diese Unbalanciertheit da abwenden kannst. Weil sagen wir mal, du hast Körperkraft 15, mhm, eine Erschwernis von 5, dann bist du bei 10, hast immer eine Chance von 50% bei den Talenten. Ja, angenommen, du hast einen Talentwert von 10, eine Erschwernis von 15, 14 hat er ein gutes Schloss, mhm, bist du bei minus 4, musst von jedem Attribut 4 abziehen, das heißt, sagen wir mal, du hast Werte von 12, das heißt, du müsstest mit jedem Würfel, sagen wir mal, einfach halber, du hast einen Wert von 14, müsstest von jedem Attribut also 4 abziehen, jetzt noch 10, jetzt also ein halb, bist du bei einem 8, bei 12,5%, also immer wesentlich drunter unter einer erschwerten Attributsproben. Selbst wenn du nur einen Durchschnittsabiturier hast, der einen Attributswert von 10 hast, mhm, hat und du wirst es, hast es um 5, 6 erschwert, hast immer noch 4, 20% immer noch mehr als der fähige Schlosser oder der halbwegs fähige Schlosser, der da sein Schloss nicht geknackt kriegt. Hätte er lieber auseinanderreißen sollen. Richtig. Ja, das nur ganz am Rande. Gut, da hatte ich jetzt natürlich das Säbelzahn-Eichhörnchen. Ja. Also wie gesagt, in den anderen Uturia-Bänden sind wahnsinnig lustige Dschungelmonster, die auch original in die Warhammer-Welt passen können. Ja, das kann man übrigens auch, das gleich nochmal zu ergänzen, bei Schlangenschädel soll ist, oder genau, wir haben den zweiten Band quasi auch komplett ersetzt. Die Dschungelreise, da hast du halt auch viele Kampfbegegnungen etc. Also die kann man durchaus auch noch ein bisschen netter ausschmücken oder halt auch ein bisschen mehr Story reinbringen, das haben wir gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass da sowas auch nochmal ganz nett ist, als Quelle. Richtig. Also wie gesagt, wenn man halt diesen Dschungel, Erforschungs- und Reise und auch verschiedene Dörfer kennenlernen will, da braucht man am besten Uturia 1. Ja. Weil da muss man halt eine längere Dschungelreise durchführen und da sind auch verschiedene kleine Orte angegeben, die man da treffen kann. Oh, und auch so eine Minenkolonie, ähnliche Sachen. Genau, wenn man da das quasi rausziehen kann, ist das ja ganz cool. Du sagtest vielleicht am Anfang, dass man die als Werkzeugbox benutzen könnte. Auch. Ja. Also ist nicht so gedacht, aber könnte man dafür benutzen. Ja. Also die Porto Velvenia hat einen wesentlich größeren Teil über Fluff und Hintergrund von Uturia. Ja. Also da sind auch noch irgendwelche Werte drin, wenn ich einen Eingeborenen spielen will und der benutzt irgendwelche Blutmagie oder so, dann könnte ich mir anhand dessen noch irgendwie einen Charakter bauen oder sowas. Also Dragon Age weiß ich, Blutmagie ist nicht gut. Nee, Blutmagie ist nie gut. Geht meistens nach hinten los. Ja, das heißt inhaltlich 99% das Gleiche. Jetzt komme ich natürlich an der ganzen Geschichte ran, und zwar das Abenteuer findet ja seinen Höhepunkt dadurch, dass man irgendwie rausfindet, man muss ein Ritual durchführen, um halt den Dämon zu manifestieren, und dann kann man ihn kaputt hauen. Und muss jetzt das Ritual halt in dieser, ich sag mal, Pulverfass-Kolonie durchführen. Ja. Gibt es schöne Mechaniken, je nachdem, wenn so und so viele Essenzsplitter angesammelt wurden, hat der Dämon mehr Schergen unter seinem Einfluss. Das Schöne ist aber, die Schergen denken quasi, dass sie aus eigenem Antrieb handeln. Zum Beispiel, man macht ein Feuer an, jetzt muss halt das magische Kraut verbrannt werden und dann kommt einer der NSCs an, der nun eine totale Angst vor Feuer hat und er will jetzt das Feuer löschen. Ja. Und das ist auch noch gesteigert. Das heißt, also er ist nicht per se böse und er ist nicht ferngesteuert, er agiert als aus sich heraus. Bloß seine Eigenmotivation gestärkt sozusagen. Richtig. Oder seine eigene so, was macht man mit dem Typen? Haust du den tot? Da hast du den Zivilisten tot gehauen. Und so kommen halt x andere Leute, die halt durch den Dämon manipuliert sind. Bei DSA würde ich einfach sagen, mach mal eine Feuerlöschprobe. Wird eh nichts. Wird eh nichts. So, dann am Ende manifestiert sich halt das Riesenmopete und Endschlacht und Ding ist kaputt und Kolonie ist gerettet. So, ist das jetzt das DSA-Ende oder das Warhammer-Ende? Weil wenn wir uns das nämlich mal aus Warhammer-Sicht anschauen würden, da ist eine Bevölkerung, die ist in Aufruhr, die herrschende Riege, da tauchen auf einmal wieder die fünf Typen aus dem Dschungel auf, haben Eingeborene dabei, starten ein nicht Sigma-fähiges Ritual mitten in meiner Stadt und ein Dämon wird dabei herbeigerufen, den wir dann auf Flux kaputt hauen. Da muss ich mir nicht mal ein richtiges Warhammer-eske Ende ausdenken. Ich freue mich schon auf die Verteidigung der Gruppe. Wir mussten den Dämon herbeirufen, damit wir ihn kaputt hauen konnten. Kommt bestimmt. Also bei am Ende von Der Schrecken der Schädelbucht löse ich halt alles irgendwie in Wohlgefallen aus. Und es steht aber auch, die Leute wissen halt nicht so genau, dass sie irgendwie unter fremdem Einfluss waren, sondern es war ja quasi eigenmotiviert. Und irgendwie findet sich das dann wieder ein. Hier muss man halt gucken. Also ich weiß nicht, wie die Leute sich da rausreden können. Also das wäre ein schönes klassisches Warhammer-Abenteuer mit Dorf gerettet, Spieler gleich Verbrecher. Und flüchtend vor der Stadtwache auf zur nächsten Abenteuer. Ja. Also da könnte man das Ende vielleicht in ein kleines Warhammer-Ende umbauen. Ja, genau. Wobei immer noch wichtig ist, sozusagen verschiedene Grade dieses Endes parat zu haben. Richtig. Also zwischen verbrennt die Spieler sofort oder die Spielercharaktere besser. Inklusive ihrer Charakterbögen, Klammer auf, Klammer zu. Klammer auf, Klammer zu. Oder verjagt sie, beziehungsweise sie sollten nie wieder herkommen. Naja, selbst wenn sie sich quasi das, was sie herausgefunden haben, vorher mit der Führung der Kolonie durchgesprochen haben. Ich glaube, die Führung ist spätestens dann auch schon durchwandert von den Essenzsplittern. Ja. Selbst dann kann die Führung das auch schwer seinen Untergebenen verkaufen, was da gerade abgelaufen ist. Nee, das ist klar. Ich will nur sagen, wir hatten das ja auch schon bei Oheimer ab und zu, dass wir durchaus erfolgreich waren und trotzdem da nicht so schnell wiederkehren wollen können dürfen. Richtig. Ich will nur sagen, trotzdem kann man ja den Erfolg oder wie erfolgreich man war ja durch unterschiedliche schlimme Enden betonen, sozusagen zwischen weniger schlimm und total schlimm abwägen. So, und wenn man, sagen wir mal, man wird dann halt mit fliegenden Peitschen aus Sudenburg vertrieben, gibt es ja immer noch die zweite Kolonie. Gibt es ja immer noch Sumpfstadt. Also es gibt auf einem anderen Kontinent, da haben sie noch nichts von den Helden gehört. Richtig. Was ja eigentlich die Motivation vielleicht sogar schon für das erste Anlaufen von Sudenburg wäre. Ja. Dass man in der alten Welt zu vielen Leuten geholfen hat, die alle hinter ihm her sind. Ja, ich sehe schon, ich werde auch noch zu einer Südsee-Kampagne kommen. Vielleicht. Ja, das heißt, Abenteuer so übernehmbar. Dann Literaturhinweise, die ich jetzt mittendrin immer schon mal aufgeführt habe, nochmal am Stück. Also, was man natürlich braucht, ist das Abenteuer, das Schrecken der Schädelbucht. Ist Abenteuer Nummer 204. Jetzt gerade, sprich, ich glaube Juli, August irgendwann, Juni, Juli ist es irgendwann rausgekommen. Das ist so neu, dass Wiki Aventuria das noch nicht vorrätig hat. Da gibt es noch 203. In ihrer Liste jedenfalls. In ihrer Liste, aber es ist in der Liste aufgeführt und die Rezensionen sind verfügbar. In meiner Liste nicht. Also ist, glaube ich, nicht in der Komplettübersicht, aber wenn du in den letzten Publikationen schaust, dann... Also es ist brandneu. Es ist brandneu. Ich habe es bei meinem lokalen Rollenspieldealer des Vertrauens gekauft, war da noch eingespeist. 23€ kaufen. So, dann, wenn man die Überfahrt weiter ausgestalten will mit noch kleinen Inselabenteuern und vielleicht noch mehr Motivation, Auftraggebern, Spionen oder Saboteuren, ist empfohlen an fremden Gestaden, war das Überfahrt Abenteuer, Schrägstrich, Abenteuerbox, Band, auch erschienen von, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder sowas. Das war jetzt Uturia. Richtig, das war quasi... Das ist U1, 2 oder 3, wahrscheinlich U1. Also es hatte auch noch einen schwarzen Rand im Einband. Es hat den Stempel Uturia, ich weiß aber nicht, ob es in der Uturia-Liste mit drin steht. Na, das sage ich, ist nicht in der Uturia-Liste. Weil wahrscheinlich, wie jetzt der Schrecken der Schädelbucht startet, das in Aventurien. Und deshalb hat es links einen schwarz-grauen Einband. Das ist A193. Richtig. So, dann will ich den Dschungelteil ausschmücken oder will ich irgendwie ein Rätsel in der Echsenstadt mit einbauen? Oder will ich eine Verfolgungsjagd von einem 3 Meter weißen Riesengorilla einbauen, der sich nicht töten lässt? Dann Grüne Hölle Band 1, Porto Velvenia. Mhm. So. Genau, das ist U1 dann auch. Richtig. So, damit könnte ich mit einem Abenteuer starten und dann nach links oder rechts den Spaß erweitern. So, wenn ich das Ganze warmerisieren will, am Anfang wäre natürlich gut, wenn man sich irgendwo aus White Dwarf 2004 erschien halt eine komplette Warhammer-Weltkarte. Die findet sich ab und zu noch bei eBay für ein paar Euro, wo man halt so die Übersicht hat von Südlande, Lustria oder Achso, die ist jetzt quasi aus Games, aus White Dwarf. Die ist White Dwarf aus dem Alten. Mhm. Die gibt es auch als schlechte Auflösung irgendwo beim Lexikanum. Ansonsten, wenn ich mich jetzt zum Beispiel da sage, ich will das Ding in Sumpfhafen spielen lassen, also in Mittelamerika, ja. Die Karte finde ich im Echsenmenschen-Armeebuch von Warhammer Fantasy Battle von Tabletop in der, ich glaube, das ist Armeebuch 6. Edition. Die ist von 2003. Da habe ich auch x Hintergrundinfos über Echsenmenschen, über die Slan. Und da habe ich auch unheimlich viele Artworks drin von angreifenden Sauruskriegern, kleineren Skinks, Chamäleon-Skinks oder auch Bilder von irgendwelchen Warhammer-Expeditionen, die durch den Dschungel marschieren. Bringt das generell was, fluffmäßig sich da irgendeine Edition zu holen? Oder? Nein. Würdest also du schon sagen, 6. Edition sollte es sein, vorher haben sie keinen Fluff da untergebracht? Vorher haben sie auch Fluff untergebracht und auch ein bisschen anderen. Aber in der aber Version von 2003... ist auch nochmal explizit die Echsenmenschen der Südlande erwähnt oder auch mit einer eigenen Armeeliste, dass sie halt ein bisschen anders sind. Mhm. Und auch noch ein paar Artworks zu Chamäleon-Skinks und solchen Sachen. Ja. Und auch noch ein bisschen Zeitlinie mit, wo ab und zu versucht haben, irgendwelche Glücksritter anzulanden oder Marco Colombo, der so eine Art... Marco Colombo ist die Christopher Columbus-Version, der da auch gelandet ist, dann den ganzen Echsenmenschen ihr Gold abgezogen hat und wieder nach Hause gefahren ist und sich dazu in Etilia oder Estilia zu irgendeinem Lord von einem Königreich aufgesprungen hat. Ja, das heißt fluffmäßig Armeebuch, das von 2003, ich glaube, es ist nicht das aktuelle Armeebuch, hat dann halt den Vorteil, sobald irgendetwas nicht mehr aus der aktuellen Edition ist, bei Warhammer kostet es nur noch 20%. Weil die Leute es nicht mehr aktuell brauchen, um damit zu spielen. Ja, und die Tabletopper ja quasi, der Fluff wahrscheinlich relativ egal ist. Oder nicht das? Würde ich nicht sagen. Ja, aber zumindest ja. Also, sie halten keine alten Regeln vor. So, genau. Also, da, wie gesagt, frühere Edition relativ einfach. Und dann gibt es noch, ich glaube, das war das erste Echsenarmee-Buch, das war 5. Edition irgendwann, das hatte ich mir auch noch geholt. War auch Fluff drin, waren auch ein paar andere Aspekte noch beleuchtet und da war, glaube ich, auch schon die Karte drin von der Echsenstadt. 5. und 6. Edition quasi. Ja, und ich meine, es wird jetzt auch wahrscheinlich schon ein neueres geben und traut man den aktuellen Gerüchten, werden bis Mitte 2015 alle Softcover-Armeebücher durch Hardcover-Armeebücher ersetzt. Mhm. Das heißt, da müsste dann noch ein neues Echsenmenschen-Armeebuch kommen. Ja, also Warhammer Tabletop ist ja quasi wie jedes gute Rollenspiel. Wenn dann eine neue Edition kommt, dann auch gleich neue Regeln rein, damit man sich auch alles neu kaufen muss. Ist ja auch wirtschaftlich sinnvoll. Naja, wobei es ist einer der Schwachpunkte von Warhammer Fantasy, ja. Weil bei Warhammer 40k mit den ganzen Space Marines kamen jetzt zum Beispiel aktuell die Space Wolves raus. Ja. Und dann haben sie gesagt, wir haben ganz neue Figuren. Die müsst ihr euch alle neu kaufen. Und die Space Wolves haben wir vorher nie erwähnt, aber die haben so eine Landungsboote, die Storm Wolves. Da haben wir noch x Sachen drauf. Da kostet, glaube ich, der Bausatz 60, 70 Euro. Und der große Anführer von den Space Wolves, der hat so eine Art, vorne zwei Riesenwölfe und der zieht so eine Art Anti-Graf-Streitwagen. Das Ding ist auch schweineteuer. Das heißt, neue Figuren und bei Fantasy kannst du die alten verwenden. Ja, bei Fantasy kannst du die Figuren verwenden, die du irgendwann 1988 gekauft hast. Mhm. Und es ist halt schwierig zu sagen in der Fantasy-Welt, so jetzt, wir haben euch das nicht gesagt, aber die Menschen haben übrigens noch Kampfhubschrauber. Also du kannst schwierig irgendetwas Neues einführen und sagen, das ist jetzt das Geilste. Das haben sie beim Imperium versucht, da haben sie gesagt, so, das Imperium hat jetzt Greifenreiter, also Hippogreifen. Da haben alle gesagt, was soll das für ein Kappes? Es gibt riesige Greifen, auf denen reitet der Imperator. und die Kavallerie hat Pferde. Und jetzt kommt hier auf einmal, gibt es Ritter auf Hypogreifen. Geh damit in deine eigene Fantasy-Welt. Also da ist, ich sag mal, die Strukturen sind starrer. Und bei 40k kannst du halt immer mal wieder eine neue Technologie oder einen neuen Kampfjäger oder einen neuen Panzertypen einführen, weil es einfach so unendlich ist. Ja, gut. Aber das soll sich als, wenn man den aktuellen Gerüchten schenken darf, sind die Endzeiten angebrochen. Ja, die Leute haben vom Linksrose Sonderepisode dazu gehört wahrscheinlich. Richtig. Ich will in einigen Tagen aufnehmen. Also, wie gesagt, will ich mich mit den Südländern auseinandersetzen, Exenmatchen-Abi-Bücher, einfach eine frühere Edition nehmen, günstig zu kriegen. Jawohl, noch weitere Medien. Naja, wie gesagt, für das ganze Thema Südland kann ich mir halt so hier 1492 die Eroberung des Paradieses mit wer spielt denn da Christoph Kolumbus? Das weiß ich nicht. Also es gibt eine mit Gérard Depardieu. Ja. Da spielt er Christoph Kolumbus und hat, nee, das ist Eroberung des Paradieses mit Vangelis und der springt am Anfang in den Sand. Und dann gibt es auch diesen abgeranzten französischen Schauspieler, der halt original so einen Adligen gibt, der jetzt in der neuen Welt gelandet ist und da überhaupt nicht einsieht, da irgendwie Finger krumm zu machen, weil er ist ein Adliger. Also auch in der neuen Welt müssen die Untergebenen für ihn schuften. Und das Ganze eskaliert dann natürlich mit den Einwohnern, weil der natürlich auch irgendwelche Einwohner wie Dreck behandelt, die in seiner Goldmine arbeiten müssen. Und dann kämpfen auch also Spanier gegen Spanier oder Portugiesen gegen Portugiesen. Und das Ganze eskaliert dann natürlich nach zu Hause, wenn der Typ dann irgendwann nach Hause kommt und dann natürlich zu Hause gegen Christoph Kolumbus agieren wird. Und das war auch halt im Schrecken der Schädelbucht, als das Horasreich da gelandet ist, waren sie relativ skrupellos gegenüber den Eingeborenen und haben denen halt das Land weggenommen und gemeint, wir zivilisieren euch jetzt. Ja. Und das kann man hier auch wunderschön umsetzen. Und es gibt ja dann auch zwischendurch die eine Fraktion, die meint, an der ganzen Misere sind die Eingeborenen schuld, wir marschieren jetzt mal hin und machen ein paar Dörfer kaputt, dann werden sie schon merken, wer hier der King ist. Kann man sich anschließen oder lassen. Das könnte man damit gut umsetzen. Also 1492. Jawohl. Als Film, ja gut, da gibt es ja, ich denke mal generell alles an Bildbänden oder National Geographic oder Geo-Sonderausgaben in Richtung Azteken, Maya, Inka, da würde ich mir auch mal ein oder zwei zulegen. Da lässt sich sicherlich auch einiges an Bildmaterial oder auch Ideen rausziehen. Könnte man machen, aber ich würde fast sagen, wenn man Uturia 1 hat, also Porto Velvenia, rund 1, 2 braucht man nicht mehr. Also vor allem in Uturia hat man teilweise so eine Sicht auf so eine Tempelstadt. Oder ich habe in den Echsenmenschen Bilder von Dschungeln, von Expeditionen, die sich durch den Dschungel bewegen. Und die sehen halt alle aus wie irgendwelche Landsknechte, die dir dahin geschickt wurden. Also die kann man hinlegen, den Leuten zeigen. Ich habe ja total Bock auf Uturia gehabt. Das sollte ja eigentlich mal Prometheus Games machen. Und Moritz war schon als Abenteuerautor engagiert. Der hätte da bestimmt auch was gezaubert, was mir gefallen hätte. Hätte, wäre, wenn. Hätte, wäre, wenn. Jetzt zaubert er andere tolle Sachen. Richtig. Ja, ansonsten Immersion. Ach du je. Und zwar, das Ganze spielt ja in so einer Art, ich sag mal, Kolonie-Setting. Und es gibt ja noch die zweite Kolonie, also diese Al-Anfa-Kolonie. Und das könnte man ja Warhammer-esque umsetzen in so einer Art tilianische oder estilianische, also so eine spanisch angehörige Kolonie. Und da gibt es von dem Münzenhersteller Campaign Coins ein neues Set. Das sind, glaube ich, die King's Ransom Coins. Und die sind so spanisch-konquistadorenmäßig angehaucht. Da sind so halt irgendwelche Reiter drauf oder Ritter oder Rex Hispania. Und die kann man wunderbar dafür nutzen, wenn man das Ganze so mit Münzen oder mit Geld unterlegen will oder halt irgendwelche Golddublonen, die da rumliegen. Ja. Und also auch dieses ganze Dublon-Setting, da ist auch eine Münze, da kann man halt so innen drin was rausbrechen. Also ich glaube, das war die Duplone oder Golddublone, war ja eigentlich auch so mit vorgestanzten Sollbruchstellen, wo ich dann so eine Halbduplone habe und dann breche ich die halt in der Mitte durch. Dann habe ich quasi mein eigenes Wechselgeld. Ja. Das könnte man halt sich davon 1, 2, 3 Münzen besorgen, um das irgendwie ein bisschen abzugraden. Ich wollte gerade sagen, dass du damit vernünftig spielen kannst, dazu sind ja schon, musst du glaube ich schon einen dreistelligen Betrag an die Hand nehmen. Ja. Ich möchte gar nicht wissen, was du für deine Campaign Coins ausgegeben hast. Viel. Also es gibt von den Campaign Coins, von den King Ransom Coins, gibt es auch so eine Collector's Edition. Und da ist jede Münze einmal drin. Und das kostet? Ich glaube $12. 12 australische Dollar. Das sind, glaube ich, so 9 Euro. Jede Münze ist einmal drin. Ja. Jede von dem Setting ist einmal jeder drin. Jede von dem Setting. Ach so, ja, das heißt, okay. Ich glaube, es sind 12 Münzen oder sowas. Ja. So, und da ist er. Ich glaube, es sind mehr. Da ist halt auch ein paar Riesenmünzen dabei und die kannst du dann halt so als Gimmick benutzen. Ja. Ja, als Gimmick ist das natürlich cool. Ja, ansonsten, wenn man sowas machen will, gibt natürlich auch auf Thrive-Thru unzählige Hersteller, die da solche Coins machen. Ich finde die persönlich als Handouts beziehungsweise als Gimmicks sehr, nicht nur als Gimmicks, also wirklich, dass du die benutzt, sehr cool, wenn man halt wirklich eine Kampagne von A bis Z mal durchspielen will. Mhm. Aber es ist halt auch mal Aufwand, ne? Weil richtig. Spieler vergessen mal ihre Würfel, Spieler vergessen mal ihre Münzen, oder? Du machst das so wie bei Warhammer, wo du im Prinzip alle Sachen vorhältst, was ja dem geschuldet ist, dass halt Warhammer viele Aktionskarten hat, die letztlich dir gehören. Richtig. Und würden die in Spielerhänden sein, dann hättest du wahrscheinlich jetzt noch die Hälfte. Wirklich? Ja, nee, aber. Mein Hund hat die Aktionskarten gefressen. Wobei es auch vorgekommen, dass ich ab und zu mal einen Abenteurer vergessen habe, weil ich die Box zu Hause neu sortiert hatte. Ja. Nee, genau. Also jedenfalls ist das natürlich immer mit Aufwand verbunden. Da muss man mal wissen, ob sich der Aufwand lohnt. Das hatten wir schon mal in unserer Handout-Folge angeschnitten. Mhm. Ja. Also wenn ich es nochmal machen würde, ich überlege immer noch, ob es eine kostengünstige Möglichkeit gibt, nicht einfach Euro-Münzen platt zu drücken. Weil, wenn ich so ein Kupferstück haben will, dann ist es für mich wesentlich einfacher, ein 5-Cent-Stück zu nehmen und das irgendwie unter eine Presse zu legen. Das ist günstiger, als mir für 60 australische Cent eine Münze über einen Teich schicken zu lassen. Ich habe die als Kind immer auf die Eisenbahnschiene gelegt. Ja, ich will jetzt nicht 200 Münzen auf eine Eisenbahnschiene legen. Alle hintereinander. Damit der Rad... Das funktioniert aber relativ gut. Ja, es funktioniert auch relativ gut. Aber ich will ja. Falls der Zug entgleist, wird es aber sehr teuer. Richtig. Nee, das kann eigentlich nicht passieren. Logischerweise. Aber, ja. Ja, gut, das sieht man ja trotzdem auch. Also, was zum Beispiel sehr gut geht, finde ich, sind die englischen 2-Pence-Stücke. Okay. Die kosten ja quasi 5 Cent und die sehen original also Original-Piraten-Kupfermünzen aus. Kann man dafür super nehmen. Also sind schön groß und so, hat man was in der Hand. Die nehme ich halt zum Lab auch immer gerne. Also quasi als ich in Schottland war, 2-Pence-Münzen habe ich nie wieder zurückgegeben, sondern alle gesammelt. Bin ich mit 50 2-Pence-Münzen hier wieder zurückgekehrt. Sehr gut. Ja, aber genau, also wie gesagt, man kann es sich natürlich auch auf Papier ausdrucken. Man das denn mag, aber was natürlich ganz cool ist, das gibt es ja auch. Es gibt ja auch Schein-Fantasy-Geld. Das heißt, indem man in Richtung was in diesen Schiffsanleihen macht oder so. Das könnte ganz lustig sein. Wechsel, genau. Könnte man machen. Also, es gibt ja auch, also, es war ja noch lange, ich glaube, fast 18. bis 19. Jahrhundert, auch diese großen Minenbaugesellschaften hatten das, dass ihre eigenen Arbeiter auch in irgendwelchen Wechseln bezahlt wurden, ja. Womit man dann auch nur im mineneigenen Laden einkaufen konnte. Und gut, selber auch die Preise kontrollieren konnte, für das ein Arbeiter quasi mit seinem eigenen Geld sich Gegenstände kaufen kann. Ja. Das könnte man noch. Das ist auch noch relativ interessant. Ja, ich habe bei Pathfinder, bei Falkenrund, das ist quasi eine Grundkampagne, hatte ich noch ein Element eingebaut. Da gibt es ja die Holzfällergesellschaft, die quasi diesen Ort kontrolliert. Und es gibt im Mittelalter eine relativ interessante Praxis der Geldentwertung. Das heißt, man mischt quasi seine Goldmischung für die Goldmünzen, setzt man runter und dadurch werden quasi die Goldmünzen entwertet. Und zwar auch die man aktuell hat. Also okay. Das fand ich ganz interessant. Das habe ich dann mal bei Falkenrund so ein bisschen übernommen. Und jetzt sollen wir Schluss machen. Jetzt sollen wir Schluss machen. Also, bis zur nächsten Folge von Greifenklau Podcast. Kauft euch dieses Abenteuer. Dem schließe ich nicht an, aber vielleicht könnt ihr das PDF euch runterziehen und ausdrucken. Ciao. Ciao.